Bei mir auch. So, Frank, bist du vorbereitet, in einer Minute anzufangen? Ja, ich kann loslegen. Okay, und möchtest du mit der Frage anfangen, die im Patch steht, die heute auf der Liste gestellt wurde, oder möchtest du mit anderen Fragen beginnen? Ich würde einfach nur mal ein kurzes Statement abgeben. Vielleicht ein paar Worte zu meinem Herzensthema soziale Gerechtigkeit und BGE sagen. Und ich habe noch gar nicht ins Pad geguckt. Ich habe es nur eben gesehen mit der Reihenfolge, dass ich dran bin. Die Fragen, da würde ich gleich auf mich zukommen lassen. Ich habe es mir jetzt noch nicht angeschaut. Okay, alles klar. Ich schreie dann, wenn es 20.10 Uhr ist, und dann hast du das Wort für 10 Minuten. Okay. Und wenn mir einen Gefallen tun will, dann darf er den Pad zum Link immer in den Chat reinfügen, wenn jemand Neues dazukommt. Frank, du hast das Wort. Ja, guten Abend, liebe Piraten. Mein Name ist Frank Uhmann, im Netz auch als Frank und Frei bekannt. Ich bin 42 Jahre alt, in Krefeld geboren und bin vor 17 Jahren nach Leipzig gekommen. Habe hier als Unternehmer angefangen, aus dem Nichts heraus, bis heute hunderte Wohnungen gebaut, dort auch viele Höhen und Tiefen erlebt und auch schon durch eine harte Schule gegangen. Seit einigen Jahren produziere ich Strom, auch für einige hundert Köpfe. Und insofern habe ich also schon eine recht ausgiebige unternehmerische Erfahrung. Wirtschaft ist an sich mein Thema, mein Schwerpunkt. Ich lebe die Wirtschaft also nicht nur in der Praxis, sondern auch in der Theorie. Ich studiere seit sehr vielen Jahren ausgiebig Wirtschaftswissenschaften, mache das auch wirklich in verschiedene Richtungen, nach dem Humboldtschen Sinne auch mal über den Tellerrand des Faches schauend und voller Begeisterung. Marina Weißband sagt, Wirtschaft ist scheiße kompliziert. Damit hat sie recht, aber das schreckt mich nicht, sondern im Gegenteil. Das motiviert mich, das interessiert mich. Wirtschaft ist einfach mein Schwerpunkt. Und da kommt uns allen ja sicherlich beim Thema Wirtschaft sofort eine ganz große Frage. Wir leben in einem der reichsten Länder der Welt und trotzdem haben wir das Massenphänomen Armut. Wie kann das sein? Kinder sind das Armutsrisiko Nummer eins. Alleinerziehende müssen Hartz IV beziehen. Und wir wundern uns am Ende, wenn die Leute keine Kinder mehr in die Welt setzen. Wir haben Niedriglöhne, viele Menschen arbeiten hart für wenig Geld und müssen dann noch aufstocken, weil sie so wenig bekommen und müssen sich da auch noch entwürdigenden, demotivierenden bürokratischen Prozeduren unterwerfen. Wir haben unfreiwillige Arbeitslosigkeit, nicht 3, sondern eher 4 oder 5 Millionen Arbeitslose, je nachdem, wie man die Statistiken interpretieren will. Und wir haben extrem hohe Sozialversicherungsabgaben, gerade auch auf kleine Einkommen, also Leute, die hart arbeiten, wenig verdienen, denen noch viel weggenommen wird. Das gesamte Hartz IV und das gesamte Sozialsystem ist ineffizient, es ist entwürdigend, demotivierend, bürokratisch, teuer, zeitraubend, schlichtweg ungerecht. Man muss sich einfach vorstellen, aus Sicht vieler Hartz IV-Bezieher ist der Staat ein Gegner, wo man um jeden Euro kämpft. Und das alles kann nicht sein. Und ich habe jetzt viel mit Gerechtigkeit argumentiert, aber wir sind ja nicht bei der Linkspartei 2.0 und es geht nicht nur um Gerechtigkeit. Selbst wenn ich den Aspekt Gerechtigkeit völlig außen vor lasse, selbst wenn man kalt neoliberal amtieren möchte, dieses ganze System ist auch ökonomisch und volkswirtschaftlich dumm. Wir haben 85% Abzüge, wenn jemand bei Hartz IV was dazu verdient. Nicht gerade ein hoher Anreiz, was dazu zu verdienen. Das erzeugt Schwarzarbeit. Das ganze System ist ein Nährboden für Schwarzarbeit. Wir haben eine unglaublich teure Bürokratie. Über 100.000 Menschen arbeiten in dieser ganzen, allein in der Arbeitslosenanstalt, so muss man sie nennen. Und in den ganzen Sozialbürokratien kommen noch wahnsinnig viele weitere Menschen dazu. Alles zeitraubende, teure, entwürdigende Bürokratie. Kinder, die von vornherein nicht teilhaben können, werden ausgeschlossen. Armut wird vererbt. Bildungsarmut wird vererbt. Das sind die Problemfälle in 10, in 20 Jahren, wenn das den Kindern halbstarke oder ganz starke geworden sind und wir dann für 3.000 oder 4.000 Euro einen Gefängnisaufenthalt bezahlen müssen, im Zweifel, wenn es schlimm kommt. Es ist ökonomisch auch dumm, weil wir Altersarmut erzeugen und damit Probleme in die Zukunft verlagern. Und es ist ökonomisch auch dumm, weil es die Binnennachfrage abwürgt. Wir haben als Exportweltmeister hier nun wahrlich Möglichkeiten, ein bisschen höhere Löhne zu haben, die die Binnennachfrage steigern und damit die Wirtschaft ankurbeln, ob das griechische Oliven sind oder mal vielleicht doch eine Reise nach Spanien oder meinetwegen auch ein deutsches Auto. Die Wirtschaft würde dadurch angekurbelt werden. Für all das kann das BGE eine Lösung sein, wenn es richtig gemacht wird, wenn es richtig durchdacht wird. Und die Hauptfrage ist natürlich auch die Frage nach der Finanzierung. Wie geht die Finanzierung, ohne dass wir Enteignungen durchführen müssen, ohne dramatische Steuererhöhungen, ohne dass wir die Wirtschaft oder den Mittelstand abwürgen müssen? Das alles ist zu klären beim BGE. Und diesen Fragen wollen und müssen wir weiter auf den Grund gehen. Wir haben als Piraten dort schon viel gemacht, aber es ist noch nicht genug. Und da sehe ich halt unglaubliche Möglichkeiten im Bundestag, die wir auch nur da haben. Da gibt es den wissenschaftlichen Dienst des Bundestages, den wir nutzen können, dem wir die richtigen Fragen stellen können. Wir kriegen Professoren und Fachleute an den Tisch, die man heute nicht ohne weiteres an den Tisch bekommt, die aber gerne dann parat stehen, wenn sie echte Politikberatung machen können. Wir können Studien und Gutachten in Auftrag geben, konkrete Fragestellungen dort nachgehen. Und da sehe ich halt wirklich meinen Schwerpunkt im Bundestag bei dem BGE oder einen Schwerpunkt. Natürlich wird das Ganze dort auch von ganz vielen anderen Themen gesteuert sein. Aber das BGE ist, wie gesagt, mein Herzensthema. Das ist eine Vision der Piraten. Es ist meine Vision. Und das müssen wir voranbringen. Dafür müssen wir kämpfen. Vielen Dank und jetzt stellt mir Fragen. So, hat jemand der Anwesenden eine Frage? Wenn dem nicht so ist, Frank, hast du Lust, die Frage aus dem Pad zu beantworten? Warum traust du Kandidatin X den Job als Abgeordnete zu? Was macht sie zur Teamplayerin? Wobei die weibliche Form... Ja, egal. Kannst du die Frage nochmal wiederholen? Ich habe jetzt das Pad gerade nicht auf dem Schirm. Ja, und zwar, warum traust du Kandidatin oder Kandidat X den Job als Abgeordnete oder Abgeordneten zu? Was macht sie oder ihn zum Teamplayer oder zur Teamplayerin? Ja, also hier verweise ich tatsächlich auch nochmal auf meine unternehmerische Tätigkeit. Ich habe über viele, viele Jahre hinweg 70, 80 Stunden Wochen gehabt, Urlaube, wenn dann nur als verlängerte Wochenenden, permanent für die Firma da, eine sehr hohe Verantwortung gehabt, für sehr große Geldbeträge, auch für sehr hohe Kredite, die ich auch selbst am Hals hatte und auch sehr hohem Druck ausgesetzt gewesen. Es gab, wie gesagt, Höhen, aber auch viele Tiefen in der Vergangenheit und da bin ich schon, um das mal sozusagen, ein ziemlich harter Knochen geworden. Und ich glaube, das muss man sein im Bundestag. Man braucht ein dickes Fell. Man muss auf Augenhöhe den Leuten dort begegnen. Der politische Gegner wird alles suchen, um irgendwelche Schwachpunkte zu finden und uns vorzuführen. Und da traue ich mir zu, auch eben jetzt durch meine wirtschaftliche Orientierung, dass ich da, glaube ich, ganz ordentlich mitwirken kann. Und natürlich im Team. Konfliktlösungen waren noch in der Vergangenheit bei mir sehr häufig notwendig. Und ich werde versuchen, mich bei Konflikten zwischen die Fronten zu schmeißen und irgendwie für Frieden zu sorgen. Das könnte schon nötig sein. Okay, kleiner Hinweis. Du hast zum einen noch 2 Minuten 10 Sekunden und zum anderen möchtest du die Frage beantworten. Es ging nicht darum, wieso du Teamplayer bist, sondern welche andere Kandidatin oder Kandidaten du für teamfähig hältst. Okay, das hatte ich nicht verstanden. Also ich kann mir das von den meisten Kandidaten vorstellen. Ihr werdet mir nicht böse sein, wenn ich jetzt nicht anfange, Namen zu nennen. Gut. Mehr möchtest du dazu oder hast du sonst noch was hinzuzufügen? Vielleicht gibt es ja noch irgendeine politische Frage oder eine andere. Die Runde darf sprechen. Okay, die Runde möchte nicht sprechen. Frank, wenn du nichts dagegen hast, mach ich mit dem nächsten Kandidaten weiter. Okay, so machen wir das. Dann euch schönen Abend. Dankeschön und tschüss. Alles klar, danke auch, Frank. So, Marc Neis. Nice, Marc. Ich habe gesehen, du bist da. Ich kann dich nicht hören, falls du sprichst. Kannst du dich irgendwie bemerkbar machen im Chat? Gut, Marc, nice. Marc, vielleicht noch nicht. Dann der nächste in der Liste wäre im Moment. Alexander, digitales Ich sehe ich da. Ja, bin da. Versteht man mich gut? Man versteht dich sehr gut. Wenn du möchtest, kannst du anfangen und zwar entweder mit der Frage, die im Patch steht, oder mit etwas anderem, was du sagen möchtest. Ja, dann. Deine Zeit beginnt jetzt. Okay, dann fange ich erstmal so an. Also, mein Name ist Alexander Vatiano. Ich studiere in Dresden Politikwissenschaft und Kommunikationswissenschaft. Und weil wir ja heute gesagt hatten, dass man über ein Thema reden soll, was einen irgendwie nahe liegt oder irgendwie interessiert, wollte ich heute mal über das Leistungsschutzrecht reden. Es liegt auch daran, dass ich mich da in letzter Zeit etwas geärgert habe, wie unsere Medien darüber eben in der Regel nicht berichten oder irgendwie sehr unkritisch. Daher möchte ich jetzt hier auch nur die Möglichkeit nutzen. Ja, eigentlich ein sehr piratiges Thema. Was ist das Leistungsschutzrecht? Das ist die Forderung der Verlage, also großen Zeitungsverlage vor allem eben in Deutschland, dass sie Geld haben wollen von sogenannten Aggregatoren, die also im Internet deren Publikationen aggregieren und zusammenstellen. Das bekannteste wahrscheinlich Google News oder auch vielleicht River, ein deutscher Anbieter. Ja, wieso fordern sie, dass sie von diesen Aggregatoren Geld haben wollen? Sie argumentieren, dass diese Aggregatoren ja unter Umständen Geld verdienen könnten mit ihren Inhalten, indem sie eben also ihre Inhalte zitieren, auf diese verweisen und daneben vielleicht Werbung einblenden. Im Fall von Google und River ist das nicht so. Man redet ja im Zusammenhang mit dem Leistungsschutzrecht auch von der Lex Google, weil die Forderung wird nämlich trotzdem aufrechterhalten von den Verlagen, auch wenn da jetzt direkt daneben keine Werbung ist, indem sie zum Beispiel Google unterstellen, dass Google eben mit ihren Inhalten das Portal google.de oder das Gesamtangebot von Google eben stärkt und auch ein Stück weit damit ein Aushängeschild hat mit Google News in dem Fall dann eben. Das kann man jetzt für legitim halten, diese Ansage oder nicht, weil man kann natürlich auch dagegen argumentieren, dass diese Aggregatoren wiederum den Presseverlagen Leser weiterleiten. Und dass wir dadurch auch wieder durch Verkauf auf ihrer eigenen Website eben von Werbung wieder Einnahmen generieren könnten, wird von Presseverlagen trotzdem oft nicht so ganz angenommen, dieses Argument, mit äußerst abwegigen Argumentationen, dass das alles nicht gut genug, genau genug einstellbar wäre und so weiter. Wurde inzwischen alles eigentlich widerlegt, aber die Diskussion geht dann immer noch, also kann man eigentlich deswegen darauf unterbrechen, es geht eigentlich darum, dass die Verlage angeblich kein funktionierendes Geschäftsmodell haben, Google hingegen hat eins, Google hat das Geld also, die Verlage nicht. Und da kommt dann das Argument, die Verlage hätten eine wichtige Rolle für die Demokratie im öffentlichen Diskurs. Kann man sicherlich nicht so ganz abstreiten. Wenn man sich das anguckt, sind Verlage natürlich wichtig für einen öffentlichen Diskurs und öffentlicher Diskurs ist in der Demokratie sehr wichtig. Allerdings muss man auch sehen, dass es inzwischen neue Angebote gibt, wie Blogs oder auch zum Beispiel die Finanzierung von investigativen Teams durch Crowdsourcing etc. pp. Aber man muss schon sagen, und natürlich haben die Verlage immer noch eine große Bedeutung, da die Blogs zum Beispiel oft auch durch Verlage produzierte Artikel berichten etc. pp. Also nehmen wir erstmal an, diese Rolle existiert tatsächlich. Kann man natürlich trotzdem weiter fragen, ist es trotzdem eine gute Idee, jetzt hier zu sagen, die einen haben ein funktionierendes Geschäftsmodell und deswegen, weil die jetzt irgendwie angeblich weniger wichtig sind, müssen sie den anderen, die ja viel wichtiger sind, Geld geben. Was hat das für Folgen? Ein Problem, was dann entsteht, ist, wir erhalten eigentlich ein Geschäftsmodell, das gar nicht funktioniert. So, das haben wir bei der Musikindustrie auch zum Beispiel. Die wollen ja auch immer wieder irgendwelche Abgaben und Geld von überall bekommen, weil sie selber Probleme haben, ein anständiges Angebot zu entwickeln. Und damit wird im Endeffekt an den Bedürfnissen der Menschen vorbei produziert. Außerdem nimmt man den Druck von den Verlagen, wenn sie jetzt ihr Geld eben einfach so bekommen würden, überhaupt selber ein funktionierendes Modell zu finden, was vielleicht den Menschen viel besser gefällt. Und was noch viel schlimmer ist, man zerstört eigentlich Innovation. Weil zum Beispiel solche Content-Aggregatoren wie River meiner Meinung nach in Zukunft auch ganz wichtig werden. Weil der Trend geht eben, denke ich, ein bisschen weg von diesen Rundum-Sorglos-Paketen, was eben so eine klassische Zeitung ist, hin zu Nischenprodukten, hin zu Sammlungen der besten Informationen und damit auch zu einer Informationsvielfalt, was ich persönlich viel besser finde als ein Angebot. Aber eben solche Sammlungen sind nur möglich durch Aggregation. Und wenn natürlich jetzt der Aggregator erstmal Geld zahlen muss, dann wird es natürlich schwierig, so einen Aggregator erstmal aufzubauen. Außerdem ist unklar, an wen zahlt man überhaupt. Zum Beispiel ist auch unklar, wer muss überhaupt zahlen. Was mache ich, wenn ich ein eigenes Blog habe, in dem ich Verlagsangebote verlinke jeden Morgen und daneben Werbung habe, um die Sorgkosten zu decken? Muss ich dann auch schon an den Verlag zahlen? Alles sehr schwierige Definitionsfragen und in aktuellen Gesetzesentwürfen auch ziemlich unklar geregelt. Denn CDU und FDP wollen das ja wieder der ganzen Kritik einführen. Gut, kommen wir also wieder zur Praxis. Was passiert momentan? Also was wird wahrscheinlich passieren mit dem Leistungsschutzrecht? Die Aggregatoren wollen kein Geld zahlen. Unter anderem zum Beispiel deswegen, weil man vermutet, das hat der Mario Sixtus mal die Theorie aufgestellt, dass es zur sogenannten Sixtus-Falle kommen wird. Nimmt sich also jemand ein bisschen Startkapital, ein paar Studenten, die irgendwie ein paar Texte zusammenkloppen, dazu noch ein paar Suchmaschinenoptimierer und flutet dann die Suchmaschinen mit diesen, ja, mehr oder weniger qualitativ, wahrscheinlich sehr niedrig angelegten Inhalten und verliert so Geld. Das ist natürlich irgendwie nicht im Sinne der Verlage, im Sinne der Demokratie oder im Sinne von irgendjemandem, außer von denen, die sich da gerade bereichern durch dieses Leistungsschutzrecht. Die Aggregatoren werden also anfangen, die Verlage rauszuwerfen aus den Indexen, was dann natürlich auch wieder nicht gut ist, weil wer ist Verlag? Das heißt, erstmal müssten die Aggregatoren entweder alle rauswerfen und dann nur noch per Whitelisting sozusagen einzelne aufnehmen, die dann sagen, sie möchten kein Leistungsschutzrecht haben. Führt aber dazu, dass wir im Endeffekt kein Leistungsschutzrecht mehr haben. Also die eigentliche der Sinn der ganzen Maßnahme ist überhaupt nicht mehr gegeben, weil dann natürlich wieder die Verlage kein Geld mehr bekommen. Und dann, also, ne, wenn wir die ganzen Vorannahmen da annehmen mit der Bedeutung für Demokratie und so weiter, das alles gar nicht funktioniert. Außerdem wird es dazu führen, dass wir viel weniger Inhalte haben, also das berühmte in deinem Land nicht verfügbar, wäre es dann auch bei Google-Suchergebnissen der Fall plötzlich. Also alles nicht zufriedenstellend. Wenn man sowas also machen würde, bräuchte man da auf jeden Fall ein Opt-in. Aber so steht es momentan nicht im Gesetz. Also die Verlage müssten sozusagen einzeln sich melden, wenn sie denn Leistungsschutzrecht haben wollen. Aber auch da natürlich haben wir wieder das Problem, dass irgendwelche, ja, Spammer, nenne ich sie jetzt mal, einfach schlechten Inhalt da reinschieben könnten und dann versuchen würden, dadurch Geld zu verdienen. Oder Google könnte zum Beispiel anfangen, nur noch Sachen rauszustreichen, wenn die einmal Geld gefordert haben. Sowas kann sich natürlich nur noch dann niemand leisten wie Google. Kleinere Anbieter können sich sowas nicht leisten. Also es sieht alles irgendwie nicht zufriedenstellend und ich glaube in gar keinem Fall im Sinne von, ja, von uns, von der Gesellschaft und von den Piraten. 2 Minuten. Ich glaube, das große Problem bei den ganzen Dingen ist eben, dass wir momentan einen massiven Medienwandel erleben. Dabei ist die Zukunft von so vorkonfektionierten Angeboten ziemlich unklar. Die Organisation der Informationsflut im Internet ist einfach eine wichtige Sache, um den öffentlichen Diskurs zu erhalten und sollte eben auf gar keinen Fall erschwert werden, nicht so etwas wie ein Leistungsschutzrecht. Außerdem, dieser Unterschied zwischen privat und kommerziell ist einfach extrem schwierig. Das sehen wir an den Creative Commons Lizenzen immer wieder. Und heutzutage ist einfach jeder Publizist. Und ich glaube, diese letzten genannten Punkte, die finden sich nicht nur beim Leistungsschutzrecht, die finden sich an ganz vielen Stellen. Beispielsweise auch beim Datenschutz, beim Urheberrecht oder bei den Rechten und Pflichten von Journalisten. Weil auch da ist jeder inzwischen seit Publizist und muss aber plötzlich ganz andere, ja, Rechte also auf die Achtung geben, was er früher nicht musste und was vielleicht auch gar nicht kann, weil er eben privat ist, aber irgendwie auch kommerziell. Also ja, ich glaube, an der Stelle sieht man ganz gut, wie das Internet die Wirtschaft, unsere Öffentlichkeit und auch unsere Gesellschaft verändert. Ja, und das war's dann auch. Gut, dann bedanke ich mich bei Digitales Ich. Wenn du magst, kannst du dann im Nachhinein, wenn alle anderen Kandidaten gesprochen haben, noch deinen Ausführungen etwas hinzufügen. Gut, dann probiere ich nochmal bei Mark Neis. Hörst du mich jetzt? Bist du da? Ja, ich bin jetzt da. Hätten wir noch einen anderen Kandidaten, der noch nicht gesprochen hat? Ja, den haben wir. Gibt es einen Freiwilligen, der jetzt vor Mark Neis sprechen möchte? Fände ich furchtbar nett. Der Hintergrund ist, ich bin eben erst nach Hause gekommen von Arbeit und muss erstmal noch Kind befrieden, so nebenher, und könnte mich dann etwas später, so eine Viertelstunde später, etwas ungestörter den Zuhörern widmen. Okay, in dem Fall nehme ich Rücksicht auf dich und bestimme einfach, dass der Nächste in der Liste weitermacht. Moment. Das wäre Florian Bokor, der nicht da ist, Matthias Jung. Er sitzt noch am Schiedsrichter. Bei mir toben sie zwar auch noch, aber ich mache das dann danach mit den Kindern. Alles klar, alles klar, bitte. Also mein Name ist Matthias Jung. Ich bin 34 Jahre alt, zumindest nächste Woche, Mittwoch. Ich bin verheiratet, habe 3 Kinder, habe Wirtschaftsingenieur für Bauwesen studiert und 3 Jahre in einem Recyclingunternehmen gearbeitet, war dort zeitweise Betriebsleiter. Habe da bis zu 70 Angestellte mitbetreut, habe in der Zeit einen Tagebau mitbetreut, eine Tongrube und verschiedene andere Projekte dort gemacht. Ich bin Mitglied in verschiedenen Vereinen, vor allem verschiedene Kampfkunstvereine, aber auch DAV oder Mitglied für den Verein Anton Philipp Reclam Gymnasium. Ich war an der Uni sehr aktiv, habe dort vor allen Dingen im Fachschaftsrat viel mitgearbeitet. Ich war in der Haushaltskommission der Uni. Ich war im Stura, in der Studienkommission, im Fakultätsrat, im Prüfungsausschuss. Ich habe also sehr viel Erfahrung mit verschiedenen Verwaltungsgremien oder eben auch Erfahrung im Zusammenspiel von Menschen, sprich Teamplayer. Ja, was habe ich bei den Piraten bisher gemacht? Ich bin seit reichlich einem Jahr dabei, also im September 2011 bin ich zu den Piraten gekommen. Aufgrund der Ereignisse der Berlin-Wahl, da habe ich einige rumlaufen sehen, die keinen Anzug anhatten und dachte mir, Mensch, was ist denn da los? Habe mich dann mit den Piraten ein bisschen näher beschäftigt und bin recht schnell begeistert worden. Kam dann wie die Jungfrau zum Kinde auf so eine Aufstellungsversammlung des Vorstandes und bin dort auch in den Vorstand gewählt worden, da mein Motto ist, machen statt meckern. Ja, und habe seitdem versucht, im Vorstand einiges zu reißen, habe dort auch erfolgreich die ein oder andere Veranstaltung organisiert, was hier und da auch entsprechenden Presserummel nach sich zog. Also ich bin zwar nicht zufrieden mit der Arbeit des Vorstands insgesamt, auch nicht immer mit meiner eigenen, aber ich denke, ich habe schon das ein oder andere Positive für die Piratenpartei bewirken können. Während meiner Arbeit bei den Piraten bin ich auch ins Presseteam im Landesverband gekommen und habe dort mich eingebracht, wo es ging, nach Kräften und Möglichkeiten. Allerdings auch habe ich nicht nach meinen Möglichkeiten alles gegeben, was ich konnte, weil einfach im KV viel zu viel los war und viel zu viel auf mich zugekommen ist. Ja, ihr kennt ja alle selber, was bei uns in Leipzig los ist. Ja, beim Dirk Feiertag habe ich lange Zeit im Orga-Team mitgesessen und dort den Wahlkampf mit begleitet und ihn mit beraten und unterstützt, sowohl finanziell auch als mit meiner physischen Anwesenheit oder auch nur am Telefon ihm Tipps gegeben. Jetzt bin ich natürlich ein bisschen im eigenen Wahlkampf, deswegen habe ich mich dort erstmal ein Stück weit zurückgenommen, aber sobald die Aufstellungsversammlung am Sonnabend und Sonntag vorbei ist, kann ich dort wieder voll mit loslegen und hoffe, dass das auch andere tun werden. Und es haben ja auch schon viele getan. Ja, meine Ziele, die ich bei den Piraten erreichen will, die sind deckungsgleich mit dem Grundsatzprogramm, und ich habe natürlich ein paar Schwerpunkte, die finden sich im Gesundheitswesen und in der Wirtschaftspolitik. Der Frank und Frei, der hat ja jetzt schon sehr viel über das Grundeinkommen gesagt, dem kann ich eigentlich kaum was hinzufügen. Letzten Endes bin ich auch studierter Wirtschaftswissenschaftler und kann mich da jetzt eigentlich nur dem Frank anschließen. Das ist Quatsch, da jetzt nochmal was dazu zu sagen. Im Bereich Gesundheitswesen hat die Piratenpartei ja noch nicht allzu vieles in ihrem Programm stehen, obwohl ja die Richtung und die Agenda dort schon herauszulesen ist. Und ich habe in meiner letzten Vorstellungsrunde im zweiten Real Life Grillen sehr viele Punkte dort genannt. Ich mag immer nicht so gern Redundanz, deswegen, wenn da jetzt noch jemand eine Frage in diesen Punkten hat, dann soll er die bitte gerne noch nachträglich an mich stellen. Ansonsten würde ich auch gerne das nicht jetzt nochmal wiederholen, was ich dort alles aufgezählt habe. Ja, ansonsten bin ich eigentlich jemand, der sich in jede schwierige Aufgabe einarbeiten kann und diese dann auch erbittert durchzieht, auch gegen eigene Verluste, wie sicherlich schon der ein oder andere mitbekommen hat. Ich schone da nicht mich und meine Umgebung, denn ich bin ein Idealist und ich bin aus idealistischen Überzeugungen in die Piratenpartei eingetreten und hoffe auch, dass die Partei sich in diese Richtung entwickeln wird. Dementsprechend ja, muss ich sagen, bin ich in den letzten Tagen ziemlich enttäuscht worden. Und wir werden sehen, was auf der Aufstellungsversammlung alles so rauskommt. Das wird sicherlich richtungsweisend für die Partei und für viele Mitglieder dieser Partei werden. Tja, ich bin soweit mit meinen Ausführungen am Ende, weil ich über die Tage jetzt sehr, sehr viel zu tun hatte und mir da keinen großen Text zurechtbasteln konnte. Ihr könnt mir jetzt gerne noch ein paar Fragen stellen, wenn ihr das wollt. Okay, und außerdem hast du ja, wie gesagt, um Redundanz zu vermeiden, auch ein paar Dinge ausgelassen. Danke dir erstmal, Matthias. Vorneweg die Frage, willst du die Frage heute von der Mailingliste beantworten? Warum brauchst du Kandidat oder Kandidatin X den Job als Abgeordnete oder Abgeordneter zu? Was macht die oder ihn zur Teamplayerin oder zum Teamplayer? Also ich beantworte sie zum Teil. Ich möchte jetzt nicht die Kandidaten einzeln auseinandernehmen, was sie für positive oder negative Eigenschaften haben. Ich beziehe mich jetzt einfach mal auf ein paar positive Dinge oder Kandidaten, von denen ich mir vorstellen kann, dass sie gute Teamplayer sind. Das ist zum Beispiel allen voran der Altstadtpirat, der Sebastian Hammel. Das ist der Marc Neiss in meinen Augen. Man braucht natürlich eine gesunde Mischung in dem Team. Da sehe ich auch den Florian Bocor in dieser Mischung. Er ist zwar ab und zu mal aufbrausend, aber ich denke, das braucht man auch mal in einem Team. Man darf nicht zu viel kuscheln. Und was natürlich auch nicht fehlen darf, ist die weibliche Verstärkung. Und da haben wir auch zwei sehr gute Kandidatinnen am Start. Gut. Danke dafür. Hat noch jemand Fragen? Weil der Matthias hat noch 2 Minuten und 20 Sekunden. Ja, wie kriegst du das dann mit deiner Familie unter einen Hut, Matthias? Ja, ich bin ja hauptberuflich quasi Hausmann. Ich bin zwar nebenbei noch Geschäftsführer von 2 GmbHs, das sind aber im Wesentlichen Handelsunternehmen. Da habe ich nicht viel Arbeit damit, und jetzt ist ja unsere Tochter zur Welt gekommen, die ist jetzt 3 Monate alt. Da bin ich noch viel mehr gefragt als Hausmann. Meine Frau hat sich jetzt ein Jahr Babyzeit genommen. Die hat natürlich auch ein eigenes Unternehmen, wo ich immer mal was mitmache und sie unterstütze. Und ich sage mal so, ich habe meine Unternehmen danach ausgerichtet, dass wenn ich auf der AV in eine Spitzenposition gewählt werden sollte und tatsächlich dann dort im Fokus der Öffentlichkeit stehe, ich dort mein Engagement vollkommen zurückdrehe und ganz und gar dem Wahlkampf widmen kann. Das ist auch so mit meiner Frau abgesprochen und mit dem Rest meiner Familie. Meine Mutter wohnt bei uns im Haus, die ist in dem einen Unternehmen angestellt und würde dann quasi ein bisschen die Kinderbetreuung mit unternehmen. Noch eine Minute. Ich habe also meine Lebensplanung so konzipiert, dass wenn ich am Sonnabend dort in eine verantwortliche Position kommen sollte, ich das sehr gut stemmen kann. Und wenn nicht, dann habe ich sehr viele andere Dinge zu tun. Gut, alles klar. Dann sage ich erstmal danke, Matthias. Ein Blick in die Liste. Ich denke mal, der Marc Neiss ist froh, wenn er noch weitere 10 Minuten bekommt. Ich glaube, Heiber, du bist doch Matthias Fitzke, oder? Nee, das ist Thorsten Fähre. Oha, okay, habe ich nicht gehört. Gut, Matthias Fitzke ist offensichtlich noch nicht da. Martin Denke. Offensichtlich auch noch nicht. In dem Fall Voltaire, bist du so weit, dass du reden könntest für 10 Minuten? Na, das ist ja lustig. Okay, Voltaire auch noch nicht. Nein, Marc? Okay, alles klar, gut, dann mach du jetzt weiter. Deine Zeit beginnt ab jetzt. Okay, vielleicht mal kurz zu meiner Biografie. Ich bin 1972 geboren und im Saarland, da wo es in Hunsrück reingeht, also auf dem platten Land sozusagen. Habe dort Abitur gemacht, bin danach zur Bundeswehr gegangen, war 3 Jahre Zeitsoldat, davon 2 Jahre in den Niederlanden in einem NATO-Hauptquartier als Mannschaftsdienstgrad. Habe anschließend in Mannheim an der BA Maschinenbau studiert, später nochmal ein berufsbegleitendes Studium Technische Informatik draufgelegt an der HTW in Mettweiler. Habe dann 1998 direkt in der IT angefangen, bin seitdem in der IT, arbeite jetzt als Systemadministrator momentan. Ich lebe in Chemnitz mit meiner Lebensgefährtin und ihren 2 Kindern, habe aber auch noch einen eigenen Sohn, der nicht allzu weit entfernt lebt, aber halt nicht bei mir. Was Vereine angeht, ich bin seit über 10 Jahren Mitglied im Chaos Computer Club, war früher auch mal eine Weile Mitglied im NABU, war noch nie Mitglied in einer anderen Partei, habe jahrelang dran überlegt, aber die Piraten waren die ersten, die mich tatsächlich begeistert haben und vielleicht war auch einfach der Zeitpunkt so weit, dass ich gedacht habe, jetzt müssen wir endlich was tun, das können wir nicht mehr unwidersprochen hinnehmen, was hier so passiert in der deutschen Politik. Ich halte regelmäßig Vorträge zu Themen wie Datenschutz, soziale Netzwerke, Suchen im Internet, so, solche Sachen, unter anderem beim Datenspuren-Symposium des C3D2, das ist der Dresdner lokale Ableger des Chaos Computer Club, aber auch teilweise in Chemnitz, an einem Institut in der Nähe der FH in Zittau und ja, also wo es mir möglich ist sozusagen, wo es mir angeboten wird. Das hat eigentlich im Wesentlichen 3 Gründe. Zum Beispiel neben einem 38 und Familie schwierig ist, tatsächlich sich in der Politik noch allzu aktiv zu betätigen. Die Lösung für mich besteht darin, Politik zum Beruf zu machen. Dann habe ich da mehr Zeit zu und dann kann ich das auch anders rechtfertigen. Außerdem bin ich jetzt tatsächlich seit fast 15 Jahren in der nüchternen Technik aktiv und würde ganz gerne auch mal was anderes machen. Und da ist Politik tatsächlich ein ganz anderes Feld, wo man sich auch auf ganz andere Art betätigen kann als mit technischen Systemen. Und ich möchte einfach ganz generell etwas bewegen. Also was da 2009 passiert ist mit den angedachten Websperren von der Ursula von der Leyen, das hat mir so richtig gezeigt, was hier eigentlich im Schwange ist. Und ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass sowas halt nicht nochmal passiert. Warum halte ich mich für geeignet? Naja, ich habe einige Berufserfahrungen und damit natürlich auch einige Erfahrungen im Umgang mit Menschen, auch vielleicht mit Kollegen, mit denen ich eigentlich nicht so gut klarkomme, aber mit denen ich gezwungen bin zu arbeiten. Das stellt für mich also kein Problem dar. Das ist einfach eine gewisse Professionalität. Ich bilde mir ein, einigermaßen gut reden zu können. Ich bin recht stressresistent. Ich habe ein vergleichsweise gutes Allgemeinwissen und ich bin offen und ehrlich und setze mich, wenn ich irgendwas für richtig erkannt habe oder richtig erkannt zu haben glaube, mit aller Kraft dafür ein. Ich kann ziemlich viel Energie aufwenden und ich habe auch in den letzten 3 Jahren seit 2009 ziemlich viel Arbeit und Energie in die Piraten gesteckt. Zu meinen Themen. Mein Spezialthema, das mich tatsächlich schon 20 Jahre oder länger beschäftigt, ist Drogenpolitik. Das möchte ich ganz gerne anwenden. Ich habe das an anderer Stelle schon gesagt, ich glaube, das letzte Mal begrillen, dass ich da sehr gut leben kann mit dem, was die Piraten beschlossen haben. Also das entsprach, ohne dass ich daran mitgewirkt hätte, tatsächlich weitgehend meinen eigenen Vorstellungen. Was andere Dinge angeht, ich halte für wichtige Themen Sozial- und Wirtschaftspolitik, obwohl ich da nicht besonders firm bin und da sicher noch einige Zeit der Einarbeitung bräuchte, bis ich soweit bin, auf diesen Feldern tatsächlich wirklich produktiv arbeiten zu können. So, die restliche Zeit wollte ich jetzt nicht mit Reden vergeuden, sondern wäre offen für Fragen. Gut, danke erstmal, Marc Neis. Hat jemand aus der Runde eine Frage, die er an Marc Neis stellen möchte jetzt? Okay, wenn keiner eine Frage hat, ich hätte eine Frage, Marc Neis. Und zwar, du hast gesagt, Okay, Moment, Raven SN hat eine Frage zuerst gestellt. Unterstützt dich deine Familie in der Entscheidung? Sie kann damit leben, sagen wir es mal so. Okay, gut. In dem Fall würde ich jetzt meine Frage noch schnell stellen. Und zwar, du hast gesagt, du warst 3 Jahre bei der Bundeswehr als Mannschafter in einem der NATO unterstellten Verband in Holland. Das finde ich, nachdem ich selber Soldat bin, sehr interessant. Und meine Frage ist, hast du noch irgendwie einen Bezug zur Bundeswehr oder zu Soldaten? Interessiert dich Verteidigungspolitik? Hast du eine Meinung zu verteidigungspolitischen Themen, die du vertreten möchtest? Ich habe auf jeden Fall eine Meinung zu verteidigungspolitischen Themen und eigentlich genau seit der Zeit. Das war übrigens nicht irgendein Verband, der NATO unterstellt war, weil das ist direkt das NATO-Hauptquartier damals zuständig für Mitteleuropa, aber die Studie geändert über die jetzige Ausbildung dieses HQ in Holland, bin ich mir nicht ganz im Klaren. Ich habe damals relativ viel von dem Jugoslawienkrieg mitgekriegt. Ich war auch mal ein Vierteljahr in Vicenza, wo damals das Hauptquartier für die Blauhelm-Truppen war und beschäftige mich tatsächlich recht intensiv auch mit so Dingen wie Auslandseinsätzen und so. Okay, vielen Dank. Hat noch jemand eine Frage an Marc Neis? Es gibt noch 3:20 Redezeit. Ich hätte eine Frage. Bitte, ja. Auch wenn es mal unbeliebt ist, aber wenn du dich einordnen müsstest im klassischen Links-Rechts-Schema, wo würdest du dich da einordnen? Kennst du mein Profil im Wiki? Da ist dieser zweiachsige politische Kompass, da bin ich ziemlich weit links unten. Okay. Okay, gut. Ansonsten möchtest du noch die Frage, Moment, Raven SN sagt noch was, wie würdest du die sächsischen Piraten in deine Arbeit einbinden? Wenn ich Abgeordneter bin, Sandra? Ja. Ich bin mir nicht ganz im Klaren, welche Tools da am geeignetsten sind. Also im Prinzip halte ich Liquid Feedback dafür eine sehr gute Methode. Allerdings ist es ja in Sachsen so, dass da irgendwie nur ein paar Prozent der Piraten überhaupt angemeldet sind. Ich würde tatsächlich versuchen, aktiv mit den Piraten im Landesverband zu kommunizieren, wie ich auch eigentlich mit der kompletten Basis aktiv versuchen würde zu kommunizieren. Was da tatsächlich die Mittel der Wahl sind, darüber bin ich mir noch nicht ganz im Klaren. Das würde ich auch ein klein wenig abhängig machen davon, wie sich zum Beispiel eine Fraktion da positioniert und welche Mittel eine Fraktion insgesamt zu haben. Vielleicht kann man ja sowas mitnutzen. Im Übrigen bin ich natürlich online recht präsent und jederzeit über Twitter oder Mail oder bei den Leuten, die meine Telefonnummer haben, auch über Telefon zu erreichen. Gut, gibt es noch eine weitere Frage? Was hältst du von der Idee, finanzierte Praktikas anzubieten? Nochmal Raven SN. Von Sachsen für Sachsen. Und noch eine Minute 20. Das finde ich gar nicht so schlecht. Ich verstehe das jetzt mal so oder interpretiere das jetzt mal so, dass du denkst, Praktika im Bundestag für sächsischen Piraten oder Politiknachwuchs generell. Ja, halte ich für eine gute Idee, weil das wahrscheinlich eine geeignete Methode ist, um Leuten mal einen Einblick in Parlamentsarbeit zu vermitteln und ob sie da vielleicht sich vorstellen können, selber mal hinzugehen. Okay, gut. Du hast noch 50 Sekunden. Willst du noch sagen, wen du als guten Kandidaten empfindest? Ähnlich wie Matthias, alle, die sich als Teamplayer geoutet haben. Also ich würde mir wünschen, dass da tatsächlich eine Frau dabei ist, einfach... Naja, Quote ist ein böses Wort, aber damit das nicht alles so männlich dominiert ist und ansonsten die Leute, mit denen ich gut und konstruktiv bisher zusammengearbeitet habe. Okay, alles klar. Dann hast du noch 20 Sekunden was zu sagen, ansonsten würde ich den nächsten auffordern, etwas zu sagen. Ich weiß nicht, ob der Georg noch eine Frage stellen wollte. Okay, ansonsten, ich beende das jetzt mal und wir haben am Ende im Anschluss haben wir noch Zeit, falls noch einer eine Frage hat. Gut, dann sage ich danke, Marc, für deine Ausführungen. Jetzt gucke ich in die Liste und sehe, dass, wenn ich jetzt die Liste wieder von vorne beginne, wäre nochmal der Florian Bokor dran. Der ist aber noch nicht da. Dann wäre Matthias Fitzke. Ist der immer noch nicht da? Okay, auch noch nicht. Voltaire, 07. Ich glaube, die auf den. Also das ist jetzt ein bisschen dumm. Man hört dich sprechen, man sieht dich sprechen, aber man hört nichts von dir, Voltaire. Boah, das ist natürlich ungünstig. Dann verschiebe ich nochmal den Voltaire auf später, der in der Zwischenzeit versucht, sein Mikrofon zu richten. Und frage, ob der Stefan Scherer etwas sagen möchte. Erstmal kurz die Frage, ob man mich so hört. Man hört dich vorzüglich, das ist wundervoll. Dann sage ich jetzt nochmal Voltaire, ich bin mir sicher, dass du mich hörst. Dann schau, dass du dein Mikrofon zum Laufen kriegst. Du kannst es auch in einem anderen Raum ausprobieren. Ansonsten erteile ich dem Stefan das Wort. Du hast jetzt 10 Minuten. Dann bin ich ja froh, wenn man mich jetzt mal ordentlich hört. Ich habe das Bedürfnis, mich immer noch weiter sozusagen zu entschuldigen, dass ich erst zu spät zu diesem Kreis dazugekommen bin. Das hat seine Ursache darin, dass ich erst relativ spät Direktkandidat wurde. Und erst nachdem ich dann wirklich gewählt wurde, auch die Resonanz aus der Bevölkerung hatte, wo ich dachte, also es scheinen manche damit zufrieden zu sein, dass du kandidierst. Dann gucke ich, dass ich das vielleicht noch etwas vertiefe und verfestige. Auch habe ich hier im Land ein bisschen mehr das Problem, mich zu erklären, weil es missverständlich teilweise ist. Das kann ich gut in Mittelsachsen beibringen. Die kennen mich teilweise schon und da kann ich es deutlich, da weiß ich, dass es deutlich eingeordnet werden kann, wie ich sagen will. Aber dann habe ich mir überlegt, ich habe ja auch überhaupt kein Problem damit, wenn irgendjemand in seiner Signatur irgendwie bibelkritische Kommentare hat, also erwarte ich eigentlich auch, dass niemand ein Problem dabei hat, wenn ich sage, dass ich in der Kirche engagiert bin, weil das auch primär das ist, wo ich meine Kompetenz für diesen Auftrag hier herhole. Also zum einen natürlich aus Beruf, sage ich auch, habe ich Kompetenzen. Also ich habe eine Weile eine kleine GmbH geleitet mit 10 Personen, also das leichte Führungsqualitäten würde ich mir durchaus zutrauen. Aber das Wesentliche, wo ich das Zusammenspiel auch über politische, ethische Fragen habe, das ist eigentlich, dass ich im Vorstand des Diözesanrats Dresden-Meißen bin. Und das ist so eine Art Kirchenparlament, hat viel weniger Kompetenzen wie meinetwegen die Synode der evangelischen Kirche oder auch sowieso ein staatliches Parlament. Aber es hat immerhin beratende Stimme und die Arbeit darin ist nicht weniger ernsthaft, auch wenn man sagen muss, man ist ein bisschen zahnloser Tiger. Und was auch meiner Meinung jedem klar sein sollte, ist, dass Kirche Teil der Gesellschaft ist und deswegen auch in der Kirche die gleichen oder ein Teil der Probleme auch behandelt werden, die in der Gesellschaft sind. Ich erlebe es immer wieder, dass mir gesagt wird, das kann doch nicht sein, dass kein Mensch weiß, wie diese Entscheidung jetzt zustande gekommen ist. Das wird nie als Transparenzforderung formuliert, sondern es wird anders formuliert, aber ist im Grunde die gleiche Frage. Als Mitglied der Kirche habe ich sag's mal böse, naturgemäß relativ viel Kontakt mit Senioren. Ich denke, das ist eine Gruppe, die für die Piraten zu erschließen ist, die wirklich auch sehr offen den Themen der Piraten gegenüberstehen. Und man kann entweder sagen, man will eine kleine Klientelpartei bleiben fürs Netz, wird unbedeutender wie die FDP und macht eigentlich das Gleiche wie die. Oder man sagt, man öffnet sich und guckt, wer hat eigentlich wirklich vom Ansatz her unsere Meinung und die Probleme, dass sie immer stärker in ihren Freiheiten und in ihr und eine Bevormundung bekommen und auch finanziell schlechter gestellt werden. Da sind die Senioren eigentlich eine große Gruppe, 50% irgendwo der Bevölkerung, und von denen können wir sicher auch die Hälfte nochmal abgreifen, hätten schon die Piraten 25%. Dann ist auch, wer sich in der Kirche engagiert, muss beweisen oder hat bewiesen, dass er ein ausgesprochenes Durchhaltevermögen hat und Rückschläge aushalten kann. Also es gibt nichts, was sich so langsam ändert wie die Kirche, aber sie sich trotzdem ändern muss. Und wer daran arbeitet, dass sich da etwas ändert, der kann das meiner Meinung nach auch im Staat. Und deswegen denke ich, bin ich auch dafür geeignet, mich auf staatlicher Ebene einzusetzen. Was ich auch sage, also von meiner Arbeit her bin ich ich bin Ingenieur, habe deswegen ein technisches Verständnis der Welt und erstmal wenig Berührungspunkte mit bedingungslosen Grundeinkommen oder ähnlichen sozialen Fragen. Aber durch die Arbeit in der Kirche komme ich eigentlich regelmäßig zu Mitarbeitern der doch Dresden Obdachloseninitiative zusammen. Wir haben eine Vollversammlung im Diözesanrat mal mehr oder minder zum Grundeinkommen gemacht. Es wäre fast so weit gekommen, dass wir das auch verabschiedet haben, dass wir es fordern als Diözesanrat, dass das eingeführt wird. Es sind verschiedene innerkirchliche Einflüsse, dann weshalb das dann doch nicht. Ja. War das jetzt die Aufforderung aufzuhören? Bin ich schon 10 Minuten oder nicht? Nee, ein Administrator möge bitte den Dialog stellen. Mike. Aha. Gut. Also, deswegen bin ich sensibel für diese Aufgaben, für diese Bereiche, die gerade meiner Meinung nach für das Zusammenspiel in unserer Gesellschaft sehr wichtig sind, das was Soziale betrifft. Und kenne mich nicht nur auf den Gebieten auf, die einem Techniker normalerweise zugetraut werden. Wenn du magst, kann ich dich noch eine Frage stellen? Dann stell mir eine Frage. Okay, nehme ich zum einen das heute aus der Mailingliste. Warum traust du Kandidatin X den Job als Abgeordnete zu? Was macht sie zur Teamplayerin? Beziehungsweise, oder im Moment nehmen wir jetzt die Frage von Raven. Die soll sie bitte im Pad stellen. Wie stehst du zur Familienpolitik der Piraten, speziell Homo-Ehen? Wen definierst du als unterstützende Bevölkerung? Ich persönlich meine, dass eigentlich der Staat zur Ehe überhaupt nicht so sehr viel zu sagen hätte. Homo-Ehen, also es ist für mich nicht unbedingt das, was ich erstrebe. Also es ist aus meiner Selbsteinschätzung eigentlich nichts unangenehmer wie ein nackter Mann. Also da kann ich nicht viel dran finden. Darum aus meiner privaten Meinung sage ich, kann ich nicht viel finden. Aber es ist die Sache, wie ist es der andere? Wenn der andere sagt, das ist mein Leben, dann habe ich kein Recht, dem das abzusprechen oder ähnliches. Das Wesentliche, auch wenn ich jetzt darauf abgestimmt habe, oder mal hier erwähnt habe, dass ich kirchlich engagiert bin, wobei ich sehr für Trennung von Kirche und Staat bin und deswegen es eigentlich so hoch gar nicht an die Glocke hängen möchte, ist es für mich und da sind auch innerkirchlich... Frage von Raven SN, also stehst du für Gleichstellung der Ehe und der eheähnlichen Partnerschaft? Fragezeichen? Es ist auch innerkirchlich sehr umstritten, wie man mit den Homosexuellen umgeht. Wobei ich da auch wieder sagen will, nicht ohne Homosexuelle möchte ich eigentlich über Homosexuelle reden. Also man muss immer die dabei haben. Raven fragt explizit nach, ja oder nein. Und du hast noch eine Minute. Ich komme in meiner Minute bis zum Ja, aber davor komme ich noch zu was anderem. Es ist sehr umstritten, aber auch wenn man da mal in den inneren Kreisen ist, weiß man, dass auch in der Kirche gesagt wird, auch die gleichgeschlechtliche Liebe ist ein Teil der Liebe und die Liebe kommt von Gott, also kommt auch dieses von Gott und deswegen ist auch die homosexuelle Partnerschaft ein Teil, wenn wir es auch im Christentum nicht unbedingt sagen, das ist das, wo wirklich Gott uns hinführen will, aber wenn die Leute sagen, sie wollen dahin, dann ist es zumindest insofern ja ein Teil der göttlichen Liebe und deswegen in Ordnung. Gut, dann bedanke ich mich, Stefan. Deine Zeit ist jetzt auch vorüber. Dann sage ich auch danke und ja, danach stehe ich nochmal zu Fragen zur Verfügung. Genau, alles klar. Dann gucke ich schnell in die Liste, wer als nächstes dran ist. Moment. So, jetzt hat der Commodore Nemo, ich glaube, du warst aber Matthias Witzke, nicht wahr? Ja, das bin ich, genau. Wir hatten im Schiedsgericht noch einiges zu tun, jetzt bin ich aber da. Okay, alles klar. Magst du deine 10 Minuten beginnen? Ich wollte nur noch mal eine Sache anhören, weil ich noch gar nicht groß dazu gekommen bin, wie das Format ist, aber danach würde ich dann gleich loslegen wollen. Also das Format, also den Ablauf, den ich hier festgelegt habe, der steht im Pad drin. Jeder hat 10 Minuten Redezeit. Nach 9 Minuten weise ich mündlich darauf hin, dass noch eine Minute zu sprechen ist. Wenn du möchtest, kannst du mit einer Frage beginnen, die heute über die Mailingliste gegangen ist. Die steht im Pad. Ansonsten kannst du auch einfach so ein bisschen was über dich erzählen und dann ein paar Minuten die Leute dich fragen lassen. Ansonsten ist, nachdem jeder gesprochen hat, am Ende noch ein bisschen Zeit, das gesprochen wird. Diese Mailingliste steht irgendwas mit 159. Was hat es damit auf sich? Synchforum 159, das müsste ich jetzt öffnen, da reingucken. Also pass auf, heute auf der Mailingliste wurde die Frage gestellt, warum traust du Kandidatin X den Job als Abgeordnete zu? Was macht sie zur Teamplayerin, beziehungsweise die jeweils männliche Form dieser Frage? Das ging heute über die Mailingliste und somit auch über news.piratenpartei.de im entsprechenden Sachsenbereich, und dort sieht man ja immer im Forum, wie viele Leute auf diese E-Mail dann zugegriffen haben, und es waren 159, und das ist ein sehr hoher Wert für dieses Forum. Deswegen schließe ich daraus, dass daher ein großes Interesse an dieser Frage herrscht. Und wenn du möchtest, kannst du mit der Beantwortung dieser Frage jetzt beginnen. Oder du redest etwas anderes und lässt danach die Leute Dinge fragen. Oder du hättest jetzt erstmal einen Vortrag und lässt die Leute dann, nachdem alle gesprochen haben, lässt die Leute dann fragen. Das kannst du dir jetzt aussuchen. Okay. Also Vortrag, das wird wahrscheinlich alles ein bisschen aus dem Stegreif kommen, weil ich da jetzt noch nicht groß was geschrieben habe. Aber ich kann ja erzählen, okay, was ich denke, warum ich beim Piraten bin. Dann dein und Freestyle dann vielleicht... beginnt ab jetzt. Ja. So, jetzt müsste ich auf Dauer geschaltet sein. Genau. Ja, also nochmal ganz kurz. Ihr seht ja wahrscheinlich nur mein Kürzel, Commodore Nemo. Dahinter verberge ich mich, der Matthias Fitzke. Und die meisten, denke ich mal, kennen mich soweit auch schon. Ich will einfach mal ganz kurz erzählen, warum ich beim Piraten bin, was mir am Herzen liegt. Mir war es ganz einfach so gegangen, dass ich im Jahr 2010 angefangen, und da hatte ich dann schon die Piraten langsam am Horizont ein bisschen gesehen, und spätestens 2011 von dem, was in Berlin dort passiert ist, auf gut Deutsch gesagt, einfach die Schnauze voll hatte. Das, was mir gehörig auf den Zeiger gegangen ist, war, dass als ganz einfacher Mensch in der Bevölkerung man da überhaupt nicht gefragt worden ist und Entscheidungen getroffen worden, mit denen man überhaupt nicht einverstanden gewesen wäre. Das sind also beispielsweise Kriegseinsätze Kosovo, Afghanistan, Irak, das ist der Rettungsschirm, das sind einige Fragen mit der EU, wo man gar nicht so richtig weiß, was soll das nun werden oder was ist es nun, wo einfach die Diskussion ständig abgeschnitten wird. Und aus all den ganzen Zusammenhängen, also auch nicht zuletzt die ganze Hartz-IV-Gesetzgebung, habe ich mir gesagt, da muss ich was ändern. Dann kamen die Piraten, dort war es so, dass dort niemand diskriminiert wurde, sondern dass jeder an den Parteitagen und überall mit teilnehmen konnte. Auch der Wahlkampf von den Berliner Piraten, als sie gesagt haben, wir haben nicht die Antworten, wir stellen euch die Fragen, das fand ich mal sehr interessanten Neuanfang. Und das hat mich dann letztendlich auch zu den Piraten gebracht. Und deswegen ist es mir sehr wichtig, dass wir also, ich sage mal bei den Piraten, das ist für mich Freiheit, Transparenz, Bildung und Mitbestimmung. Das sind so diese vier Begriffe, die ich da immer sehe. Und deswegen fängt das erstmal mit der Transparenz an. Da finde ich das persönlich sehr wichtig, dass also im Bundestag endlich die UN-Konvention gegen die Korruption, die UN-CAC, verabschiedet wird, dass die auch für Abgeordnete gilt. Wir sind da eines der wenigen Länder, in der die UN-CAC nicht gilt. Dann die Errichtung eines Lobbyregisters im Bundestag, dass wir auch wissen, wer da mit wem spricht. Das sind für mich dann auch Sachen, dass auch beispielsweise die Mitarbeiter der Abgeordneten genauso darüber berichten, ob sie quasi mittelbar oder das Abgeordnete darüber mittelbar bestochen oder Einfluss genommen werden soll. Die Nebeneinkünfte, das hatte ich schon mal in den Einkrillen beantwortet, wer Abgeordneter sein will, der begibt sich auf transparentes Gebiet. Das heißt, er muss da auch transparent sein. Und dann, was mir auch sehr am Herzen liegt, das ist die ganze Überprüfung der Parteienfinanzierung, wo beispielsweise Firmenbeteiligung und Grundbesitz der Partei nicht aufgezählt werden, wo aber sehr gern Gelder geparkt werden können. Und das liegt mir am Herzen, dass das erstmal geschaffen wird. Dann haben wir erstmal, sieht es erstmal sehr vernünftig aus, und dann haben wir Bedingungen, unter denen erstmal gearbeitet werden kann. Das ist die erste Stufe. Und die zweite Stufe wäre für mich, dass man als Abgeordneter ständig auch mit den Piraten vor Ort im Gespräch ist, sei es durch Mumble, sei es indem man persönlich hinfährt und indem man sich auch auf die sächsischen Straßen Plätze gibt, um einfach mal mit den Leuten zu sprechen. Und das halte ich für ganz wichtig, um die, die Stimmung, die in der Bevölkerung herrscht, als auch die bei den Piraten mit dem Bundestag zu nehmen. Und deswegen ist für mich die Mitbestimmung sehr, sehr wichtig. Wie das ganz konkret umgesetzt werden kann, es kommt mal den Einwand, das könnte populistisch sein, das ist mir durchaus bewusst. Da habe ich noch nicht die abschließende Antwort. Ich denke, da an Liquid Feedback, an Liquid Democracy. Da muss man mal gucken, was sich da noch alles entwickelt. Die Diskussion ist ja noch gar nicht abgeschlossen. Aber was mir am Herzen liegt, dass man vielleicht dies erstmal anguckt. Man kann ja erstmal einfach nur die Bevölkerung fragen. Da kann man ja gucken, wie das Ganze, was da passiert. Und welche Hoffnung ich damit sehr, sehr stark verbinde, und das liegt mir sehr am Herzen, dass dann endlich auch sich wieder mal auf Bildung besonnen wird, dass den Leuten das notwendige Rüstzeug und Wissen an die Hand gegeben wird, damit man sich in solchen Prozessen eben doch auskennt und das fundamental mitentscheiden kann. Und dann werden wir sehen, meine Hoffnung ist auch, dass einige Billig-Shows, Talkshows dadurch vielleicht entweder verschwinden, kann man vielleicht nicht wünschen, aber dass dort Formate auftreten, die Sachen deutlich ansprechen und auch mal den Leuten erklären, nicht bloß in irgendwelchen juristischen Geschwurbel, und dass sich dort eine ganz gute Meinung und Ideen in der Bevölkerung finden. Das kann auch per Internet sein, da können Experten befragt werden, wie auch immer. Das sind meine Hoffnungen, die ich daran gründe. Das ist mir sehr wichtig, und wie sich das Stück für Stück entwickelt, das wird man sehen. Und wenn man dann den Eindruck hat, dass hier irgendwelchen Populismus nicht Tor und Tür geöffnet wird, kann man ja sehr ruhig dann auch sagen, okay, wir führen jetzt Volksbefragung durch, und dann denke ich, geht das schon in die richtige Richtung. Und das ist das, was ich möchte, das ist mein Hauptanliegen. Und das nächste ist dann eben, dass man auch darauf achtet, dass beispielsweise oder die nächsten Sachen wären, dass das Kartellrecht überprüft wird. Es kann nicht sein, dass es systemrelevante Bankdaten sind, da ist irgendwas schiefgelaufen. Genauso ein Kartell ist beispielsweise die GEMA. Das kann nicht sein, dass hier nur eine Verwertungsgesellschaft am Start ist. Und das ist ja auch das, wo wir da im großen Stil dagegen wettern. Dann ist es noch die Überprüfung der ganzen Hartz-IV-Gesetzgebung. Das ist für mich eine Sache, wo jeder oder die Leute, die da einmal reingeraten, einen Datenstriptease machen. Also das ist teilweise schlimmer, als ein Offenbarungseid zu leisten. Und die Leute haben noch nicht mal groß was dafür getan. Mindestlohn BGE, das ist auch klar. Dann die gleichen Rechte auch für Leiharbeiter. Ja, dass da eben ein bisschen gerechter zugeht. Da sind die Stichworte Equal Pay und Equal Treatment. Und dann, was mir auch noch auf der Seele brennt, das hatte ich schon gesagt, das sind eben die Bürgerfragen, Bürgerentscheide. Das so viel erstmal in Kürze. Jetzt weiß ich nicht, wie viel Zeit ich habe, ob ich da noch was anschließen kann. Noch 3 Minuten. Ja, dann setze ich noch mal ein bisschen fort. Also das, was mir auch sehr wichtig ist, das ist beispielsweise, ich war auch mal eine Zeit lang in der Gründerszene tätig, also im universitären Bereich. Und dort war es so gewesen, dass dort viele kleine Ideen zustande kommen. Das fand ich immer sehr überraschend. Das war dort im biomedizinischen, pharmazeutischen Bereich gewesen. Und da muss man sich auch überlegen, wenn man beispielsweise einige Präparate gefunden hat, wo man denkt, das könnte was sein, wie man das sehr gut umsetzen oder vermarkten kann. Das Problem ist hier, die Entwicklung eines Medikaments kostet, wenn man einen Wirkstoff hat, und der ist es dann ungefähr 320 Millionen US-Dollar, also ungefähr so 290 Millionen Euro. Die Frage ist, wie kann man sowas finanzieren? Dazu würde ich, das hatte ich bisher zeitlich noch nicht geschafft, in KV Leipzig hat man zurzeit ein paar andere Probleme, auch mal ganz Vortrag halten, wo man das sieht, wie da die Kosten sind, wie da, wie viele Präparate da reingehen, wie das alles vorgeht, und da vielleicht auch nochmal einen ganz kleinen Blick dann auf das Urheberrecht im medizinischen Bereich lenken. Aber da kann man auch gerne Fragen stellen, und je nachdem, wenn der Vortrag dann fertig ist, das ist dann zwar ein bisschen Verweis nach hinten raus, aber da sind auch alle ganz herzlich eingeladen. Ja, so viel in Kürze. Gut, noch 1,5 Minuten. Hat jemand eine Frage an Matthias Witzkin? Okay, offensichtlich nicht. Magst du noch in 1 Minute die Frage aus dem Pad beantworten, nämlich welchen Kandidaten du für teamfähig hältst? Also ich habe bei den Kandidaten, einige kenne ich mehr, einige kenne ich etwas weniger. Im Groben keine Bedenken, dass da niemand teamfähig wäre. Beispielsweise die Caroline, mit der hatte ich ja mal am Schiedsgericht zusammengearbeitet. Das war ein sehr gutes Zusammenarbeiten, also da habe ich auch überhaupt keine Bedenken. Den Altstadtpiraten hatte ich nur mal ganz kurz gesprochen, aber das ist so eine Sache, da man hat das Gefühl, entweder stimmt die Chemie oder sie stimmt nicht. Da hatte ich den Eindruck, sie stimmt. Okay, der Korrektness halber muss ich nochmal kurz einsteppen. Die Frage hat genau gelautet, warum traust du Kandidat X den Job als Abgeordneten zu? Was macht ihn oder sie zur Teamplayerin oder zum Teamplayer? Ach so, okay, Entschuldigung. Da müsste ich mich erstmal ganz, ganz dezidiert damit auseinandersetzen, wie die Lebensläufe von den Kandidaten sind. Das wird mir vielleicht verzeihen, das habe ich auch nicht jeden Einzelnen den Lebenslauf im Kopf. Da kann man eine erste Orientierung bekommen. Die Sache ist die, man kann die ganzen Lebensläufe hoch und runter studieren, wie man will. Da kann es Leute geben, die alles einzeln haben. Das trifft keine Aussage darüber, wie jemanden funktioniert. Das kann man nur aus der Erfahrung, aus der Zusammenarbeit im Team sagen. Deswegen weiß ich, was das Fachliche angeht, kann ich das nicht beantworten, was den Einzelnen da konkret auszeichnet. Da müsste ich jetzt die Lebensläufe vor mir sehen. Und was das Team angeht, da kann ich eben nur für die Caro sprechen, weil ich mit ihr immer im Schiedsgericht zusammengearbeitet habe, dass das da sehr gut funktioniert hat. Okay, wunderbar. Danke, Matthias. Ich habe dir ein bisschen mehr Zeit gegeben, weil ich die Frage zuerst nicht ganz korrekt gestellt habe. Du kannst im Nachhinein, nachdem alle gesprochen haben, nochmal gefragt werden. Jo. Okay, gut. Dann wie gesagt, nochmal danke. Ich schaue in die Liste rein und sehe, der nächste in der Reihe wäre immer noch der Florian Bokor, aber der hat sich ja angekündigt, dass er ein bisschen später kommt. Martin Behnke. Ja, schauen wir mal, hört ihr mich? Vorzüglich, wundervoll. Wie willst du es halten? Möchtest du die Frage aus dem Pad bzw. aus den Mailinglisten zuerst beantworten oder möchtest du erst ein bisschen über dich plaudern und danach Fragen stellen lassen? Ja, die Frage ist eine sehr schöne. Also, weil die Teamfähigkeit schon eine der wichtigsten Angelegenheiten ist, die man dann in der Fraktion und im Wahlkreis und im Land braucht. Okay, deine Redezeit beginnt ab jetzt. 10 Minuten. Ich weiß nicht, 1 Minute vor der Ende der Redezeit darauf hin, dass du endest. Okay. Ja, ich habe ehrlich gesagt keinen Bock, eine Rede zu halten jetzt. Die kriegt er von mir am Samstag. Ich fände es gut, wenn es Fragen konkret an mich gibt. Dann würde ich die gerne von vornherein vorziehen. Ich sage ganz kurz was zu mir. Ich bin 41 Jahre alt, in Sebnitz geboren, in Ostberlin aufgewachsen. Meine zwei Töchter sind Jugend, 14 und 16 Jahre alt. Und ja, ich bin seit Oktober 90 Dresdner. Und ab einem Jahr später bin ich hier politisch aktiv geworden. Und das ist mit und ohne Jobs fast immer die Hauptsache gewesen. Also seit einer Weile nenne ich mich Politiker, weil das manche Leute aufregt. Okay, also, Raven stellt eine Frage. In welcher Bundes-AG bist du aktiv oder in welchen? Und in welchen Landes-AGs bist du aktiv? Also jeweils die Mehrzahl. In welchen AGs auf Landes- und auf Bundesebene bist du aktiv? Ich bin in keiner AG ordentlich eingeschrieben. Gut, hat noch jemand Fragen? Ja, warum sollte ich dich dann wählen, fragt Raven SN ganz keck. Warum bin ich nicht in einer AG eingeschrieben? Die Frage hat gelautet, warum sollte ich dich dann wählen? Weil ich in der Hälfte der AGs wesentliche Beiträge leisten könnte. Ich habe mich darauf beschränkt, durchzugucken, was die so machen, weil es vor allen Dingen die Vorbereitung für Bochum war. Du kannst dir sicher sein, dass ich in den AGs auftauchen werde und dort Spuren hinterlassen werde, Raven. Mit und ohne Bundestagsmandat. Okay, hat noch jemand eine Frage? Ansonsten, ja, wenn du noch nichts Programmatisches gemacht hast, wie kannst du einschätzen, dass du es im Bundestag dann kannst? Na, ich habe schon diverse Gesetzentwürfe miterarbeitet. Das ist nichts Programmatisches, parlamentarische Arbeit. Also ich habe schon an verschiedenen Mediengesetzentwürfen mitgearbeitet und bei anderen Dingen auch, also im sozialen Bereich, Gesetzentwürfe, die es hier im Land Sachsen gab, länger in einer Arbeitsgruppe mitbearbeitet. Das ist ein paar Jahre her. Da ging es um Sozialpolitik. Also ich habe schon parlamentarische Arbeit gemacht, allerdings eben bis jetzt immer als Lobbyist für freie Medien, für Kultur und für Soziales. Das heißt, diese parlamentarische und programmatische Arbeit ist mir von innen her bekannt. Okay, es wird nachgefragt, also hast du doch was gemacht. Nicht beiseite fallen lassen, solche Infos sind wichtig. Dann die nächste Frage von Stefan Scherer ist, möchtest du die Basispiraten bestimmen und diese Arbeit der Basis im Bundestag vertreten? Naja, alles andere macht doch keinen Sinn. Das Ding heißt Volksvertreter. Und wenn man jetzt der Meinung ist, man hat die Weisheit mit Löffeln gefressen und schwebt in seinem kleinen Raumschiff da immer rein und raus, dann ja, wird es nicht gut sein, was man dort als Arbeit abliefert. Also, wenn ich die Frage richtig verstanden habe, heißt meine Antwort ja, natürlich. Aber weil ich... Ich meinte, ob du die Arbeit der Basispiraten machen willst und dann sozusagen das, was als Basispiraten, was du als Basispirat gemacht hast, dann im Bundestag vertreten. Was ich im Bundestag vertrete, sind erstmal Werte. Und es sind Grundwerte, die es über alle Parteien hinweg gibt. Und es gibt Grundwerte, die speziell in den Piraten stark vertreten sind. Da braucht man erstmal keine einzelne Programmatik. Ich werde auch in Neumarkt mich wieder intensiv einbringen, was unsere noch zu schreibende Programmatik angeht, weil ich keinen Bock habe, irgendwie Mist zu vertreten. Also es gibt einige Sachen, bei denen es schwer ist, das so eins zu eins umzusetzen. Zum Beispiel gab es einen Vorschlag, wir sind 100% gegen eine negative Einkommensteuer als Weg zum bedingungslosen Grundeinkommen. Das wollte jemand in Bochum beschließen lassen. Ich würde solche Anträge nicht gerne beschlossen sehen, die irgendwas genau ausschließen oder die hauptsächlich gegen irgendwas sind, weil es dann schwierig ist, das Programm im Bundestag umzusetzen. Also schon, damit wir ein schönes, gutes Programm haben für mich und für andere, die dann im Bundestag sind, ist es notwendig, an der Basis am Programm mitzuarbeiten. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin ein bisschen zerrissen, weil meine Schwerpunkte sind Medien, sind Außenpolitik, sind Bildung und Soziales und in alle Arbeitsgruppen richtig tief reinzukommen. Also ich habe viel zugehört. Ja. Ich habe gemerkt, die Leute haben einen Kennenlernprozess, die kennen sich persönlich. Und in dem Moment, wo die ganz konkret an Texten sind, in einer eingespielten Arbeitsverteilung, bringt es nichts, da neu einzusteigen. Also habe ich erstmal geguckt, dass ich einen großen und guten Überblick über die Arbeitsgruppen kriege. So, ne? Und das wird sich ändern, gerade was Bildung angeht und Soziales angeht. Bei einigen habe ich aber auch den Eindruck, diese Arbeitsgruppen laufen so super, da muss ich nicht mitmachen, da reicht es am Ende, die Hand zu heben. Gut, wunderbar. Noch jemand Fragen? Nein. Ich wollte nochmal mein ausprobieren. Hört ihr mich? Ja, wir hören dich super, Voltaire. Das machen wir später. Hast du eine Frage an den derzeit Sprechenden? Nee. Also Martin Behnke. Okay, nee, hast du nicht, aber dein Mikrofon funktioniert. Das ist wunderbar, dann bist du danach gleich dran. Gut, Martin Behnke, magst du noch selber etwas sagen? Ja, ich mache vielleicht mit meiner Vorstellung noch ein bisschen weiter. Ich bin im Rundfunk groß geworden, also habe die Wende erlebt im Rundfunk der DDR und habe dann im Fernsehen gesehen, wie Leute in Erfurt Radio frei machen. Das war ein Piratensender zu dieser Zeit und das hat mich völlig elektrisiert. Sowieso, die Wendezeit war dazu angetan, Rosinen im Kopf zu kriegen von wirklicher Demokratie, von wirklicher Selbstbestimmung, Selbstverwaltung, Teilhabe, all diesen Sachen, die jetzt wieder auf dem Tapet sind. Und ganz konkret, da ich aus dem Rundfunk kam, habe ich gedacht, das ist es, selbst verwalteten Radiosender zu machen. Jugendradio DT64 war damals nah dran. Dort wurde der Chefredakteur aus der Mitte der Leute gewählt. Aber gut, als ich nach Dresden kam, ist es also das gewesen, wo ich mich politisch engagiert habe. Und ich bin ganz froh, dass es nicht die Antifa war und nicht die Anti-Atom-Bewegung, sondern eben das Radio, weil von dort aus man so ziemlich alles gut erreichen kann. Ich habe sehr, sehr viel gelernt in der Zeit. Und es war zum Teil eine finstere Zeit, weil in Sachsen halt die CDU alleine regiert hat. Und alles, was in Richtung Vielfalt ging, in Richtung Abweichung von einer Linie ging, ziemlich hart weggeknüppelt wurde, was Fördergelder anging, was öffentliche Präsenz anging. Das heißt, es war eigentlich so ein Überlebenskampf für freie Hörfunkgestaltung und für eine kritische Berichterstattung über den Dresdner Stadtrat und über landespolitische und weltweite Themen. Da habe ich also meine organisatorischen Fähigkeiten erworben, habe den Verein lange mitgeführt, habe den Bundesverband der Freien Radios mitgegründet. Habe also auch Mediengesetzentwicklung in Sachsen-Anhalt, in Niedersachsen, in Hessen, in Mecklenburg-Vorpommern, Berlin mitbegleitet, teilweise mitentwickelt, habe Radios dort von Marburg bis Leipzig gecoacht auch. Und ja, das war so mein Spezialfeld. Aber von dort aus kriegt man natürlich automatisch zu diesen ganzen anderen Basisbewegungen den besten Kontakt. Das heißt, ich habe auch auf der Straße gesessen und auf der Schiene. Noch eine Minute. Als es um Atomkraft ging oder um den Ausbau der Königsbrücker Straße, ich habe dann Lokalpolitik gemacht, ab 2004 recht viel. Habe bis dahin, also auch bis 2004, immer gesagt, ich bin parteilos. Ich gehe in keine Partei. Ich brauche das nicht. Politik geht ohne. Und habe aber festgestellt, bei dieser Wählervereinigung, die wir da in Dresden 2004 gemacht haben, dass es schwierig ist, eine Ordnung zu halten in so einem Haufen, wenn man nicht eine gewisse Nachhaltigkeit hat. Und seitdem weicht sich diese Idee auf, dass ich in keine Partei gehen darf. Also ich denke seit Jahren drüber nach. Es ist mir schwer gefallen, weil, solange wie es die Piraten noch nicht gab, da wirklich ranzukommen bei den Piraten. Das ist mir leicht gefallen. Gut, jetzt ist die Minute vielleicht rum oder vielleicht gibt es noch eine Frage. Die Minute ist rum, die 10 Minuten sind voll und die Fragen werden dann zum Schluss gestellt. Das wäre jetzt in deinem Fall in 20 Minuten, weil es sind noch 2 Kandidaten da. Wunderbar. So, danke, Martin Dehnkim. Als nächstes wäre in der Liste der Voltaire, aber der von mir festgelegte Modus sieht vor, dass jetzt erstmal der Florian Bocor drankommt. Florian. Okay, dann 10 Minuten mache ich ab mal. jetzt. Ich habe jetzt 10 Minuten Zeit, um mich vorzustellen. Genau, ja, bitte. Okay, mein Name ist Florian Bucher, ich bin 37 Jahre alt, ich lebe in Leipzig. Ich bin gerade in Leipzig dabei, ein Hausprojekt aufzubauen, bin selbstständig bzw. zurzeit arbeitssuchend. Als Gestalter für Oberflächen, also Flyer, Visitenkarten, Webseiten, alles, wo man drauf rumklicken und touchen kann. Das zu mir persönlich politisch, ja, keine Ahnung. Ich war, glaube ich, schon immer ein sehr politischer Mensch. Habe angefangen, mich politisch zu engagieren in dem großen Uni-Streik 1998, als wir die gesamte FU besetzt hatten und dort 3 Wochen lang kein Unterricht stattfand und alles war super. Ja, war organisiert bei Jungdemokraten Junge Linke, der Partei Die Linke. Die haben mich dann ausgeschlossen und bin seit 2009 bei den Piraten. Warum Piraten? Weil die Sache Das Problem ist, dass wir immer noch probieren mit Denkmustern des 19. und frühen 20. Jahrhunderts, also mit Denkmustern eines industriell geprägten Kapitalismus, die Probleme der nächsten gesamtgesellschaftlichen Revolution anzugehen. Soll heißen, wir hatten in den 70er, spätestens 80er Jahren in der breiten Masse angekommen, in den 90ern die digitale Revolution. Und durch diese digitale Revolution wird sich unsere Gesellschaft so massiv verändern, dass wir es jetzt von hier, wo wir gerade stehen, noch gar nicht mal mehr überblicken können, wie sich die Gesellschaft verändern wird. Und wir probieren diese Gesellschaftsveränderungen immer noch mit den Begriffen und den Lösungsansätzen des 19. und frühen 20. Jahrhunderts anzugreifen. Und das ist kompletter Blödsinn. Das kann einfach nicht funktionieren. Und die Piratenpartei ist die einzige Partei, die sich hier an dieser Stelle traut, zu sagen, hey, wir haben hier was komplett Neues gesamtgesellschaftlich und wir müssen das jetzt auch komplett neu angehen. Wir können uns von der Vollbeschäftigung verabschieden, weil wir halt irgendwie keine Wirtschaft mehr haben, die auf der industriellen Revolution beruht. Es gibt eine Zwischenfrage, möchtest du die beantworten? Die Frage habe ich gerade nicht gesehen. Ich sehe nur den Mumble vor mir. Die lautet, du wurdest bei der Linken ausgeschlossen. Warum? Formell wegen Nichtbezahlung meiner Mitgliedsbeiträge. Okay. Informell, weil ich auf Twitter meinen Landesvorsitzenden einen Stalinisten geheißen habe und das ist eine Aussage, zu der ich heute noch stehe. Okay, Schande über dein Haupt, du darfst fortfahren. Was bitte? Vergiss es, war irrelevant. Du kannst weitermachen. Es war Bodo Ramelow damals. Der hatte mich auf Twitter einen Querfrontler geheißen. Bodo und ich kamen nicht wirklich gut miteinander klar. Das hat was damit zu tun, dass, was auch ein Problem ist der klassischen Parteien, dass ich bei der Piratenpartei zum Glück noch nicht so sehe und auch hoffe, dass das, was ich als Vorstandsmitglied liebevoll die Terrorbasis nenne, weiterhin so erhalten bleibt, dass eben, wenn ich als Landesvorstand zum Beispiel einen Kreiswahlvorschlag unterstütze und sage hier, ich will, dass der Direktkandidat für den Wahlkreis so und so viel, fände der Landesvorstand gut, wenn das der und der wäre. In anderen Parteien wird der dann gewählt. Bei den Piraten ist das eher ein Manko, wenn die Vorstände dich empfehlen. Und das finde ich auch sehr gut. Also, dass bei uns die Kontrolle der parteiinternen, also dass bei uns die, ich nenne das jetzt mal parteiinterne Macht, möglichst breit auf die Basis verteilt ist und dass die Vorstände immer nur kurzfristig diese Macht verwalten und keine eigene Macht haben und auch keine Deutungshoheit über Parteitagsbeschlüsse, sondern der Parteitag hat über Deutungshoheit über Parteitagsbeschlüsse. Ja, das dazu und zu meiner Zeit bei der Linken zurück zu der, wo ich vor unterbrochen wurde, zu der Geschichte mit der digitalen Revolution. Wir leben in einer hocheffizienten Gesellschaft. Wir haben einfach nicht mehr genug Arbeit für alle. Und wenn wir alle Effizienz, die wir einsetzen könnten, einsetzen würden, hätten wir noch viel weniger Arbeit für die Leute. Das Bruttosozialprodukt wäre trotzdem noch so groß, wenn das Bruttosozialprodukt nicht deutlich größer wäre. Und dadurch vergeuden wir ein wahnsinniges Potenzial an Leuten, die sich, wenn sie nicht gezwungen sind, auf Arbeit zu gehen, so viel produktiver in diese Gesellschaft einbringen können. Ne? Und wir müssen dieses zurzeit ungenutzte oder halt in sinnlosen 1-Euro-Job-Maßnahmen und Schwarzarbeit auf dem Bau vergeudete Potenzial von Leuten nutzen, weil ansonsten sieht es irgendwann ganz dunkel aus hier in Deutschland. Ich habe heute erst einen TED-Talk gehört, dass so wunderbare Länder wie Indien mittlerweile natürlich im Auftrag von Firmen wie Apple oder IBM, aber trotzdem in Indien entstehen zurzeit mehr Technikpatente als in den USA. Ich weiß nicht, wie das irgendwie für deutsche Firmen aussieht, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass auch der deutsche Entwicklungsvorsprung, auf dem wir uns zurzeit so ausruhen, das berühmte deutsche Ingenieurwesen, wenn wir so weitermachen, wie wir das zurzeit machen, früher oder später einfach kaputt ist und dann ist auch unsere Wirtschaft kaputt, weil dass man mit produzierender Industrie oder mit dem Handwerk hier in Deutschland in einem globalen Wettbewerb relativ wenig reißen kann, müsste uns die letzten 20 Jahre ja aufgefallen sein. Sonst fällt mir gerade spontan nichts ein. Wie viel Zeit hätte ich denn noch? Du hast noch mehr als 3,5 Minuten. Wenn du möchtest, kannst du heute die Frage beantworten, die über die Mailingliste gestellt wurde, und zwar an alle Kandidaten allgemein. Warum traust du Kandidatin X den Job als Abgeordnete zu? Was macht sie zur Teamplayerin, beziehungsweise die jeweils männliche Form? Magst du das beantworten oder gibt es Fragen im Publikum? Soll ich jetzt über jeden einzelnen Gegenkandidat oder Mitkandidaten herziehen oder soll ich begründen, warum ich der Meinung bin, dass ich Bundestag kann? Nein, es geht um andere Kandidaten bei der Frage. Es tut mir wirklich leid, das ist nicht das Niveau, auf dem ich eine politische Auseinandersetzung führen will, dass ich mich jetzt hier über Einzelpersonen auslasse. Okay, es gibt eine Frage aus dem Publikum, die kannst du beantworten, und zwar: In welchen Bundeslandes-AGs bist du aktiv? Was denkst du über bezahlte Praktika für sächsische Studenten oder Schüler? Bundes-AGs bin ich zurzeit in keinen aktiv. Landes-AGs schaue ich mir die meisten plus minus an. Aktiv war ich in der AG Demokratie. Aber ich bin zurzeit Mitglied im Landesvorstand. Da ist leider für inhaltliche Arbeit nicht mehr so viel Zeit. Innerhalb der Piratenpartei sehe ich meinen Schwerpunkt gerade auch eher in der Organisation von Dingen, also nicht selber politischen Input zu machen oder zu generieren, sondern einen Rahmen zu schaffen, in dem politisch gearbeitet werden kann. Weil ich als Mitglied eines Landesvorstands habe echt andere Dinge zu tun, als jetzt auch noch Programmanträge zu schreiben. Das kann die Basis viel besser, weil in der Basis seid ihr viel, viel mehr. Meine Aufgabe als Landesvorstand ist es, der Basis einen Rahmen zu bieten, in dem sie wunderbare Programme ausarbeiten kann. Wenn dann irgendwelche Vorschläge kommen, gucke ich drüber und gebe meinen Senf dazu, aber aktive Mitarbeit nicht. Der zweite Teil der Frage ist jetzt bei mir im Mumble-Chat schon wieder hochgerutscht. Bezahlte Praktika für Schüler und Studenten. Ja, Praktika ist Arbeit und Arbeit muss bezahlt werden. Ist ganz einfach. Und jetzt nicht nur für Schüler und Studenten, sondern auch diese ganze Krankheit. Also so das mit diesem Praktika ist sowieso so eine Krankheit, weil über diese Praktika werden hochqualifizierte, gut bezahlte Arbeitsplätze vernichtet und das in Unternehmen, die damit nicht schlecht verdienen, dass dort Leute arbeiten. Raven präzisiert die Frage, und zwar, ich meine, würdest du dir einrichten, wenn du im Bundestag bist? Also sprich, wenn du im Bundestag bist, würdest du Praktikanten einstellen. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Ja, natürlich würde ich Praktikanten einstellen und natürlich würde ich die fair bezahlen. Also es kann doch nicht sein, dass ich... als wenn ich im Bundestag wäre, irgendwelche Leute für mich in Berlin in meinem Büro arbeiten lasse und die noch nicht mal das Geld haben, sich in der Zeit, beziehungsweise die eigene Kohle aufwenden müssen dafür, dass sie zum Beispiel in der Zeit sich zur Zwischenmiete in Berlin ein WG-Zimmer nehmen, okay. Was in anderen Parteien vollkommen üblich ist, finde ich ehrlich gesagt, mir fallen da jetzt nur nicht zitierfähige Begriffe dazu ein für dieses Verhalten von Abgeordneten. Okay, deine Redezeit ist jetzt eigentlich um, aber ich gebe jetzt noch 1 Minute der Fairness halber, und dann du damit aufbringen, die Frage von Keke zu beantworten. Wenn du bisher nicht auf Bundesebene Programm gemacht hast, warum sollte man dich dann wählen? 1 Minute ab jetzt. Weil ich auf Bundesebene Programm gemacht habe. Das war allerdings in meiner Zeit bevor ich im Vorstand war. Ich war damals TM in der AG BGE aktiv, ungefähr bis Chemnitz, also bis zum Bundesparteitag in Chemnitz. Ich habe eine ganze Menge zum Thema Liquid Feedback gemacht in der Zwischenzeit. Ich habe eine ganze Menge zum Thema seitdem, wie funktionieren Parteitage, gemacht und wie schaffen wir das, dass wir auch weiterhin irgendwie Parteitage haben und dass wir Basisdemokratie zum Skalieren bringen, bis wir uns das Westfalenstadion mieten müssen für einen Bundesparteitag. Gut, alles klar. Florian Boker, ich sage danke erstmal. Du kannst danach noch Fragen beantworten, wenn Voltaire jetzt gesprochen hat. Und ich bitte deinen Administrator, den Doppelklick abzustellen. Dankeschön. Gut, wie gesagt, danke Florian, du kannst gleich nochmal was sagen. Jetzt ist erstmal Voltaire dran. Ja, hallo, guten Abend. Hallo Voltaire, wie willst du fortfahren? Möchtest du erst die Frage aus der Mailingliste heute beantworten? Möchtest du erst was über dich selber sagen oder möchtest du zuallererst Fragen aus dem Publikum zulassen? Leute, meinst du das? Jetzt habe ich dich gerade schlecht verstanden. Ich stelle meine... Die Mitbewerber, die auch... Genau, wie gesagt, auf der Mailingliste kam heute die Frage auf und die war sehr beliebt. Anhand der Klickzahlen mache ich das fest. Ja, ja. Und zwar, die Frage hat gelautet, warum traust du Kandidatin X oder Kandidaten X den Job als Abgeordnete oder als Abgeordnete zu? Was macht sie oder ihn zum Teamplayer oder zur Teamplayerin? Ja. Ja gut, also dann könnte ich meine drei Spitzenreiter herausgreifen. Ja, der Martin Dehnke. Einmal... Okay, 10 Minuten ab jetzt. Versteht man mich gut? Ja, super. Kannst du loslegen. Okay, also Martin hat ein sehr breit gefächertes Spektrum und bewiesen, dass er da überall in Teams gut arbeiten kann. Und er verkörpert auch so diese Identität von ob Kultur oder andere Sachgebiete, dass es immer ins Politische hineingehoben wird, dass er den Zusammenhang sieht, was politisch ist. Und an zweiter Stelle wäre der Marc Neiss, der nach außen sehr sachlich auftritt, aber ich unterstelle, dass da eine sehr hohe Empathie da ist, der immer sich an den richtigen Momenten einschaltet und gute Kommentare abgibt oder Lösungen. Das bewundere ich sehr, wie er das macht. Und er ist auch ein Organisationstalent. Und der dritte wäre Frank Uhmann, der für mich einer der besten, wie soll man sagen, der sehr selbstkritisch ist, der von daher auch als Teammann unheimlich gut, der sich auch nicht geniert, Fragen zu stellen und der keine Profilneurose hat, auch durch ein Thema geht mit anderen gemeinsam und sich befruchten lässt oder auch andere befruchtet, der intelligent ist und sehr gute Zusammenhänge zieht und aufzeigen kann. Ja, das. Okay, gut. Dann erstmal danke dafür. Gibt es Fragen aus dem Publikum an Georg Dehn, richtig? Okay, ich höre jetzt keine Frage. Doch, da sehe ich eine Frage, nochmal von Raven. In welchen Bundes- oder Landes-AGs bist du aktiv? Was denkst du über bezahlte Praktika für sächsische Studenten und Schüler? Würdest du einen Teil deines Gehaltes dafür opfern, ein bezahltes Praktikum anzubieten? Dann wahrscheinlich im Rahmen deines Mandats. Ja, auf jeden Fall. Also ist auch immer so gehalten. Bei Dingen, die ich unternommen habe, also wo ich Geld verdient habe, dass immer andere was mit davon hatten, indem ich Jobs oder Praktika oder Initiativen mit ermöglicht habe und da auch was reingeschoben habe, damit die Leute auch was davon hatten. Und du meinst jetzt Praktika bei mir als Bundestagskandidat beziehungsweise bei der Partei, ne? Also so hat Raven das vorhin gesagt oder gemeint, und zwar du bist jetzt Abgeordneter und du holst jetzt Praktikanten ins Haus, die dich bei deiner Arbeit als Abgeordneter unterstützen. Ja, ja klar, das finde ich eine gute Idee, dass man diese, gerade wo man an einer so wichtigen Schaltstelle sitzt und dass man da Leute einbezieht, die praktisch dann aus erster Hand mitarbeiten können, Einblick kriegen und was daraus lernen können, dass man ermöglicht da die nächste Generation schon verantwortlich in die Politik mit einzusteigen. Und sie müssen sich das nicht erkämpfen aus den kleinsten Zusammenhängen als Schulsprecher, sondern können schon ganz oben irgendwo was Tolles mitmachen. Das finde ich eine gute Idee und gebe da auch gerne Geld dafür. Gut, es wird nachgefragt, auch nochmal von Raven SN, und in welchen Bundes-AGs bist du aktiv? Also ich war einige Monate im Urheberrecht, das war also mein spezielles Hobby und da liegt mir sehr viel dran, weil ich ja fast 20 Jahre Buchhändler war und dann den Verlag gegründet habe, der jetzt etwa 10 Jahre alt ist Und da habe ich auch ein neues Geschäftsmodell entwickelt, so nenne ich es mal. Also in Wirklichkeit ist das einfach eine Neuformulierung von Autorenverträgen, damit die auf gleicher Ebene mitschwimmen können, also dass die jederzeit aussteigen können, dass die nicht, dass der Verlag nicht über alles bestimmt. Und dass man da zusammenarbeitet. Ne? Das ist also die eine Bundes-AG, aber dann ist eben der OBM-Wahlkampf dazugekommen. Und da habe ich mich dann mehr und mehr intensiv eingebracht, schon jetzt ja, etwas länger. Und bin da völlig drin, was auch sehr viel Spaß macht. Und da haben wir auch schon von den Piraten her zum Beispiel die Idee mit dem ÖPNV, fahrscheinloser Verkehr entwickelt und jetzt halt die Koordination des Wahlkampfteams, da bin ich mit dabei und halt dem Dirk da auch ein bisschen den Rücken frei zusammen mit zwei anderen Leuten. Ja, das ist, was ich momentan mache, darum habe ich bei den Piraten etwas zurückgeschraubt. Aber Dirk Feiertag ist ja auch unser und von daher für mich ein und dasselbe. Okay, alles klar. Noch eine Frage von Raven. Welche Online-Medien würdest du verwenden, um die Basis in deine Arbeit im Bundestag mit einzubeziehen? Was ich jetzt auch schon mache, also kein Twitter. Das ist für mich Smalltalk und vielleicht, ja, mal zum Überfliegen würde ich es vielleicht auch. Ich habe ihn da schon lange angemeldet und komme immer wieder raus. Aber was üblichen Sachen, aber ich würde jetzt nicht so abheben wie manche auf Liquid Feedback, sondern für solche kommunikativen Dinge ist Adhocracy ein unheimlich gutes Tool, weil man da nämlich auch Material sammeln kann und weil man besser im ganzen Bund sich vernetzen kann. Man hat also auf einen Knopfdruck andere Städte, andere Länder, andere Initiativen, NGOs im Schirm und das finde ich also ganz toll, eine ganz tolle Sache. Und dann eben das Übliche auch mit Facebook und die Mailinglist habe ich am meisten benutzt. Finde ich also nach wie vor eines der besten Tools, egal, auch wenn es manchmal ausartet. Und aber das spielt keine Rolle. Ja. Okay, gibt es noch eine Frage aus dem Publikum? Ansonsten hätte ich nämlich noch eine Frage, und zwar, wo kommt denn dein Dialekt her? Mein Dialekt ist aus Rheinhessen. Okay. Ja, also eine Mischung aus Hessisch und Pfälzisch. Alles klar. Noch 3 Minuten Redezeit. Gibt es noch Fragen aus dem Publikum? Okay, ich stelle es jetzt nicht. Willst du noch was zu dir sagen? Ja, ich bin, seit ich in der Schule bin, politisch aktiv. Erster Einsatz, das war das NPD-Plakat vom Scheunentor des Nachbarn. Als ich 16 war, habe ich das fein säuberlich runtergemacht und habe mir das Kommentieren aufgehoben, Nacht- und Nebelaktion. Naja, und dann habe ich eigentlich immer parallel kulturelle Sachen gemacht, ein Stadtmagazin in Worms begründet und das 3 Jahre durchgezogen. Und dann auch Hausprojekte gemacht mit Leuten zusammen, mit bis zu 25 Leuten, eine alte Fabrik bewohnbar gemacht und ja, die existiert auch heute noch. Schon 30-jähriges Jubiläum gefeiert, Künstler drin, ja, solche Sachen haben mich schon immer interessiert und mich würde das auch in Leipzig interessieren, wenn das hier was wird, dass man da zum Beispiel leerstehende Häuser für Selbstverwaltung freigibt. Leerstehende Häuser für Selbstverwaltung. War das letzte, was du gesagt hast, aber mir war es dann ein bisschen abgehackt. Ja, bitte, nochmal. Das mit den leerstehenden Häusern war das letzte, was du gesagt hast, weil bei mir war die Verbindung gerade schlecht. Ah, ja, ja. Ja, das wären mindestens, also da würde ich sofort 2, 3 Objekte für die Punks zur Verfügung stellen, die jetzt also auch in besetzten Häusern irgendwo überwintern müssen. und dass die da auch Strom drin haben und dass die da eben auch menschenwürdig leben können und dann sagen, okay, ihr könnt mir 3 Jahre lang beweisen, dass ihr es gut organisiert und dann, dann bildet ihr einen gemeinnützigen Verein, der kriegt das übertragen. So ein Konzept. Okay, du hast noch 1 Minute und ich hätte jetzt noch eine Frage und zwar, du hast jetzt gerade Punks erwähnt und leerstehende Häuser und die würdest du zur Verfügung stellen. Stehst du der autonomen Szene, wenn man die so nennen darf und als eine Szene bezeichnen darf, stehst du denen nahe? Nicht mehr. Ich bin 86 als der erste Gullideckel in der Hafenstraße in Hamburg aus dem 3. Stock auf Bullen gefeuert wurde, habe ich gesagt, nee, also hier mit so einem hirnverbrannten Scheiß habe ich nichts mehr zu tun. Wir hatten da unsere eigene Truppe, die immer von Worms hinfuhr und, ach Mensch, was ist denn das? Die immer dahin fuhr und da habe ich mich damals von denen abgeseilt und habe dann Schluss gemacht. Okay, also kann ich zusammenfassen, du ziehst die Grenze bei körperlicher Gewalt, aber Worte wie Bullen findest du jetzt nicht schlimm. Bitte? Also kann ich deine Aussage zusammenfassen, du lehnst Gewalt ab, aber Worte wie Bullen nimmst du durchaus in den Mund. Naja, also das habe ich mir jetzt eigentlich schon abgewöhnt, aber ich habe mich damals in die Situation reinversetzt, ne? Und ich stehe heute der Polizei also sehr wohlwollend gegenüber. Das sind Mitmenschen wie alle anderen. Und ich habe die auch in sehr positiven Phasen erlebt. Also bei der Startbahn West zum Beispiel, die wir besetzt hatten, wo wir unser Dorf im Wald hatten, wo dann Polizisten sich entschuldigt haben, dass sie gegen uns den Platz verteidigen müssen. Das waren also schon wichtige Lernprozesse für mich. Okay, also sprich, deine Sicht der Dinge ist moderat geworden. Ja, ja. Okay, alles klar. Dann bedanke ich mich bei dir. Das war jetzt Voltaire, auch bekannt als Georg Steen, ja, richtig? Ja, genau. Genau, gut. Dann schlage ich vor, nachdem jetzt jeder gesprochen hat, der auf der Liste stand, dass die Fragerunde weitergeht bis 22:15 Uhr, solange würde ich mich bereit erklären, das noch weiterhin zu moderieren. Wer noch irgendwas hinzufügen will, noch eine Frage an die Kandidaten stellen will, der kann das gerne jetzt tun. Bitte. Ich habe noch eine Anmerkung. Ja, bitte. Mark Neid. Christian Hoffmann hat ein paar sehr interessante Fragen noch auf die Landesmailingliste geworfen. Ich zumindest werde sie beantworten und wer sonst sich bemüßigt fühlt, das zu tun, möge es halt bitte auch. Okay, dann leg mal los. Also ich wollte die jetzt gar nicht stellen, ich würde die schriftlich beantworten, obwohl, wenn ihr wollt, wenn wir nichts anderes haben, kann ich die auch vorlesen, aber dann müssten ja quasi alle nochmal antworten, das wäre hier vielleicht jetzt zeitlich den Rahmen sprengend, weil es sind einige Fragen. Okay, ich verstehe. Gut, in dem Fall, aber gibt es sonst noch irgendwie jemanden, der eine Frage stellen hat oder zu stellen hat oder was von sich geben will? Ah, Moment, jetzt sehe ich es gerade. Raven SN fragt bei Scherer nach, arbeitest du in einer Bundes-AG und wo bist du aktiv? Ja, da wollte ich mit meiner Frage eigentlich vorhin auch dem Martin ein bisschen beispringen, weil mir das gefallen hat, was der Marc gesagt hat. Marc hat gesagt, da habe ich gar nicht mitgemacht, aber ich konnte mich dem voll zugehörig fühlen und dahinter stellen. In letzter Zeit kommt es mir ein bisschen vor, wie wenn manche den Eindruck hätten, man könne nur das im Bundestag vertreten, was man auch selber als Basispirat dann irgendwann mal davor geschrieben hat. Also es kann ja wohl nicht sein, dass ich erstmal den Basispiraten mime und dann das Ganze im Bundestag durchsetze. Ich bin zu den Piraten gekommen, habe gesagt, das ist in der Bundespolitik eine hervorragende Arbeit, was die machen. Da brauche ich nicht noch meinen Senf mit dazuzugeben. Das ist gut, was da kommt. Für mich war zum Beispiel es wichtiger, dass ich vor Ort in Mittelsachsen dabei bin, war bei unseren Infrastrukturplänen, Wirtschaftsplänen dabei, habe da Programm gemacht für den Kreis, weil ich denke, man muss verankert sein. Okay, alles klar, danke dafür. Hat noch jemand eine Frage? Ja, könnte jemand einfach die offenen Fragen in das Pad reinwerfen? Weil, ich bin gerade schon dabei. Super, danke. Weil dann muss du, ich. Du hast die Frage vom CC gelesen, ja? Ich bin gerade dabei. Du bist, Marc, du bist ein Schatz. Du bist der Beste. Okay, jetzt hat Keke noch eine Frage gestellt. Und zwar, wenn du andere Programm schreiben lässt, warum sollen dann nicht auch andere das Programm umsetzen? Oder anders, warum glaubst du, dass du das besser umsetzen kannst, als die, die es geschrieben haben? Und die Frage war an... Mich wahrscheinlich. Denke ich auch. Stefan Scherer, bitte. Ich denke, dass ich es besser umsetzen kann, weil ich zum Beispiel schon die Arbeit im sogenannten Kirchenparlament gewohnt bin, wo man auch Sachen umsetzen muss. Es ist in einer Partei so, dass man sich auf irgendwelche Grundlagen einigt, die nicht immer jeder dran mitschreibt, aber ich erwarte von jeder Führungsperson, dass er oder dass sie auch Sachen darstellen und dahinter stehen kann, die nicht auf ihrem eigenen Mist so direkt gewachsen ist, sondern nur sagt, genau, das ist es. Okay, hat noch jemand eine Frage an Stefan Scherer oder an einen anderen Kandidaten? Ich würde das auch gerne nochmal beantworten. Okay, bitte, Florian Bokorn. Ja, weil, was ich vorhin gesagt habe, irgendwie Programm wird bei uns erstellt mit vielen Leuten aus dem Schwarm heraus. Es gibt ganz wenige Punkte, die bei uns es ins Bundesgrundsatzprogramm oder in andere Programmteile geschafft haben, wo nur ein Autor dabei ist. Und meistens sind da auch nur die Antragsteller bekannt und die Antragsteller sind meistens nur irgendwie, ich sag mal, die lauteste oder das haben das größte Ego unter den Autoren. Das meine ich jetzt nicht herabsetzend, sondern damit meine ich, das sind halt die, die diesen Antrag am besten vorstellen können, weil ganz viele Leute schreiben an Anträgen mit, irgendwie moderieren Diskussionen, geben an den richtigen Stellen den richtigen Input, sind aber leise kleine Leute, die keinen Bock haben, sich auf einem Bundesparteitag vorne auf die Bühne zu stellen und den Kopf für einen Antrag hinzuhalten. Und wir brauchen im Bundestag viel mehr Abgeordnete, die koordinieren und viele Dinge im Blick haben können, als Leute, die geile Programme schreiben können, weil für geile Programme werden die keine Zeit haben. Geile Programmarbeit braucht richtig viel Zeit. Okay, Bundestagsarbeit braucht Zeit. So. Und zwar einmal, aber Anträge im Bundestag erstellt ihr mit euren Mitarbeitern, da solltet ihr zumindest eine Ahnung haben, wie es geht oder nicht. Dann noch eine andere, die mitgearbeitet haben, kennen den Diskussionsverlauf und die ganzen Argumente. Ja, aber ich sag nicht, dass wir irgendwie niemanden in den Bundestag, also dass wir nur Leute im Bundestag wählen sollen, die keine Programmarbeit gemacht haben, aber ich sag nicht, dass wir jetzt Leute, die nur Programmarbeit gemacht haben und das hübsch und klein, ich sehe da keinen wirklichen Zusammenhang. Also es besteht ein Zusammenhang, ja, Leute, die im Bundestag gewählt werden, sollten in der Lage sein, 100 bis 200 Seiten in der Stunde durchzulesen. Zumindest grob querlesen. Die sollten auch in der Lage sein, in Diskussionsverläufen zu sehen, wo driftet das in welche Richtung ab und wo muss ich einfach nicht mehr weiterlesen, weil sich die Diskussion loopt. Die müssen jetzt aber nicht unbedingt in der Lage sein, einen Gesetzentwurf im Alleingang, guck mal, ich habe einen Gesetzentwurf in meiner Tastatur gefunden. Weil das sind meistens Gesetzentwürfe, die dann doof sind. Also zumindest meine persönliche Erfahrung. Okay, Florian, danke für deinen Beitrag. Jetzt hat der Nice Mark mittlerweile den Fragenkatalog zusammengefasst und da stehen auch interessante Fragen drin, die ich in die Runde schmeißen will. Und da fange ich an mit der ersten. Wie gehst du damit um, wenn in der Öffentlichkeit dein Aussehen, Auftreten oder andere Dinge, für die du wenig bis gar nichts kannst, thematisiert werden oder ins Lächerliche gezogen werden? Ein Foto auf der Titelseite der Bild-Zeitung. Wie will dieser XY unser Land mitregieren? Fragezeichen. Wie würdest du auf sowas reagieren? Wer mag darauf antworten? Ich. Okay, Nice Mark möchte darauf antworten. Bitte, Mark Nice. Also ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. In der Situation war ich einfach noch nicht und ich bilde mir jetzt auch nicht ein, mich in die Situation hineinversetzen zu können. Wenn ich morgens aufwache und mir irgendwie bekannt wird, dass mein Foto auf der Titelseite der Bild steht und ich dort verrissen werde. Im Grunde bin ich recht standfest und ich habe auch genügend Selbstvertrauen, Anfeindungen zu überstehen. Persönlich und in kleinem Rahmen war das auch nie ein Problem. Aber wenn das in einem größeren Maßstab passiert, die Frage wiederholt sich auch, glaube ich, unten unter 6, was passiert denn bei einem megamäßigen Shitstorm, der über dich hinwegfegt? Keine Ahnung. Ausprobieren. Sehen. Okay, das habe ich gesehen. Danke, Marc, erstmal. Das habe ich gesehen. Florian Bocher, möchtest du die Frage auch beantworten? Ja, also erstmal finde ich es fürchterlich, wenn Leute aufgrund ihres Äußeren beurteilt werden. Deshalb würde ich das da schon thematisieren, wenn ich da die Chance dazu habe. Persönlich würde ich, glaube ich, darüber lachen, aber das ist meistens, wenn Leute probieren, mich anzugreifen, finde ich das eher fröhlich. Ganz besonders, wenn Leute dann inhaltlich so hilflos sind, dass sie auf mein Äußeres losgehen müssen, dann sind das doch arme Menschen, weil sie argumentativ nichts mehr auf der Reihe haben. Und wenn es eine Bildzeitung wäre, die würde ich mir, glaube ich, rahmen und über den Schreibtisch hängen. Okay, Vitalis, ich hatte was gesagt. Ja, also prinzipiell bin ich da auch so eingestellt wie Marc. Passiert ist mir sowas noch nicht. Was ich so im Gespräch in den letzten Monaten mitbekommen habe mit anderen Leuten, die schon in solchen Situationen waren, ist, dass es in dem Moment ganz wichtig ist, dass man Leute hat, auf die man, ja, die hinter einem stehen und mit denen man dann darüber reden kann. Und ich denke, da habe ich ein paar Leute und auf die würde ich mich dann stützen in dem Moment. Okay, mag noch jemand diese Frage beantworten? Ich wiederhole die Frage auch gerne nochmal. Wie gehst du damit um, wenn in der Öffentlichkeit dein Aussehen, Auftreten oder andere Dinge, für die du wenig bis gar nichts kannst, thematisiert werden oder ins Lächerliche gezogen werden? Ein Foto auf der Titelseite der Bild-Zeitung. Wie will dieser XY unser Land mitregieren? Wie würdest du darauf reagieren? Okay, ansonsten würde ich dann jetzt mit der nächsten Frage fortfahren. Stehst du zu allem, was in deinem Privatleben passiert oder passiert ist? Fragezeichen. Hast du Leichen im Keller, die die Presse oder der politische Gegner ausgraben kann, und dich damit fertig, um dich damit fertig zu machen? Wer möchte darauf antworten? Also ich. Jetzt klingelt mein Telefon, ich antworte gleich. Okay, der Matthias aus Leipzig antwortet gleich. Ja, jetzt bin ich dran. Ich kann sagen, ich habe ein reines Gewissen. Ich habe noch keine Straftaten begangen. Ich bin mit meiner Frau seit 18 Jahren oder 19 Jahren sind sie jetzt bald glücklich zusammen. Also ich wüsste nicht, was irgendeine Bildzeitung oder ein anderer Reporter über mich Negatives ausgraben könnte, sollte. Und wenn denn irgendwas käme, dann denke ich, habe ich in meiner Familie einen genügenden Rückhalt, sämtliche Attacken unbeschadet zu überstehen. Okay, mag die Frage noch jemand beantworten? Ich hatte mich gemeldet. Okay, bitte, Florian Bocher. Ich kann zu allem, was in meinem Privatleben passiert ist oder passiert, stehen. Es gibt da in meiner Jugend, früh jungen Erwachsenen sein, ein paar Sachen, die ich heutzutage definitiv so nicht mehr machen würde, aber das war damals so, das habe ich damals so gemacht und da kann ich auch dazu stehen, auch wenn ich dafür in der Zwischenzeit wiederholt um Entschuldigung gebeten habe. Sind da Dinge, die der politische Gegner ausgraben kann und probieren kann, gegen mich zu verwenden? Ich vermute schon. Wer soll es bitte probieren? Also es gibt nichts im Keller mir, wo ich sagen würde, dass es mich, selbst wenn es öffentlich wird, unmöglich machen würde. Okay, Commodore Nemo, bitte, Matthias Hitzke. Ja, also ich kann mich da den anderen nur anschließen. Bei mir ist es so, dass es schon eher langweilig ist, weil es einfach nichts gibt. Wenn man beispielsweise mal auch im öffentlichen Dienst gearbeitet hat, da wird man von vorne bis hinten durchleuchtet. Das fängt an, ob man mal für die Staatssicherheit tätig gewesen ist oder irgendwo anders angebändelt ist, Vorstrafen hat und. Das ist alles absolut sauber, da gibt's nichts. Und in der Jugend, dass man da mal als Jugendlicher hier und da ein bisschen Schabernack getrieben hat, das ist, denke ich, normal. Das lohnt sich aber nicht, da irgendwo in einer Zeitung auszubreiten. Ja. Hört ihr mich? Ja, wir hören dich. Du kannst auch auf die Frage antworten. Sagst du nochmal schnell, wer du bist? Ja, Martin Dehnke aus Dresden. Ich habe jetzt irgendwie ein Problem mit der Software gehabt. Ich wollte schon ein paar Mal was dazwischen werfen und mein Mikrofon hat nicht mehr funktioniert. Gut. Also, ich hätte Lust darauf, dass jemand in meiner Vergangenheit gräbt, weil es gibt Sachen, man erinnert sich vielleicht daran, dass Josef Joschka Fischer vorgeworfen wurde, dass er das Steineschmeißen befürwortet habe in seiner Jugend. Also bei mir könnte man finden, dass ich Gesetze verletzt habe. Und das fände ich aber eher gut, weil das Gesetz, das ich verletzt habe, ist das Fernmeldeanlagengesetz aus dem Jahr 1938 ursprünglich, das da sagt, das Benutzen von Radiosendern ohne Zulassung ist eine Straftat. Und das sind Sachen, ja, gerne. Wie gesagt, es gibt dieses Fernmeldeanlagengesetz nicht mehr, nachdem wir das ausreichend verletzt hatten. Ich glaube nicht, dass bei mir was Schlimmes zu finden ist. Ich finde die Frage nach dem Bild-Zeitungsgeschichte, muss ich dem zustimmen? Es ist wichtig, dass man Leute hat, von denen man eine andere Rückmeldung kriegt. Also wir wissen, wie Mobbing oder Shitstorms auch den Härtesten in die Knie zwingen können. Es ist wichtig, dass man ein Umfeld hat. Auch da glaube ich, das habe ich. Okay, alles klar, Dankeschön. Hat noch jemand eine Antwort auf die Frage, ob er Leichen im Keller hat oder ein Problem damit hätte, wenn die Presse das ausgräbt? Okay, ich höre gerade nur Gehäcksel, daher schließe ich daraus, dass niemand darauf antworten will, niemand weiteres darauf antworten will. Die nächste Frage würde lauten, hast du bisher in deinem Leben schon mal über längere Zeit unter hochgradigen, in Klammern emotionalen Stress gestanden und wie bist du damit fertig geworden? Wer möchte diese Frage beantworten? Bitteschön. Also ich würde da gleich mal wieder einen Anfang machen. Ich war ja in einem Recyclingunternehmen tätig und habe dort war dort auch Betriebsleiter für mehrere Betriebsstätten und habe dort auch sehr viele Angestellte mitbetreut. Und die Zeit, in der ich im Tagebau Tagebauleiter war und wir dort Abbau hatten, da wurde teilweise Tag und Nacht gearbeitet. Das war für mich sehr stressig, da ich auch manchmal 24 Stunden Schichten hatte, aber das habe ich alles ganz gut verkraftet und weggesteckt. Und ja, also ich denke, dort habe ich schon eine Bewährungsprobe gehabt. Eine weitere Bewährungsprobe war zur WM in Deutschland. Dort war ich IP-Fahrer und habe sowohl Fußballteams mit begleitet als Profifahrer, als auch beim Finale einige Prominente. Und dort hatte ich Schichten, ich glaube 36 Stunden war das längste. Und einen Ministerpräsidenten habe ich gefahren. Da ist sehr viel schiefgegangen, ist sehr viel mit der Polizei passiert und anderen Einsatzfahrzeugen. Da war ich nervlich auch sehr gefordert und habe das aber alles sehr gut durchstanden und überlebt. Also das waren so ein paar Nervenproben, die ich bestanden haben. Okay, das war Matthias Jung aus Leipzig. Vielen Dank. Jetzt sehe ich gerade, Stefan Scherer würde auch gerne was sagen, aber er hat technische Probleme. Bei ihm geht es immer noch um Diözesanrat. Da hat RavenSM vorhin etwas nachgefragt. Das möchte ich Ihnen offiziell festhalten, dass das gestellt wurde. Jetzt sehe ich gerade, jemand will noch was sagen, bitte. Genau, zum Stress. Stress würde ich gerne was sagen. Okay. Ja. Du warst ja gleich nochmal, tut mir leid, ich kann mir den Link nicht zuordnen. Ich habe hier so ein C-Häkchen. Martin Dehnke aus Dresden. Genau, bitte leg los. Das ist eine Frage, die ich beantworten sollte, weil ich aus Stressgründen schon mal 3 Wochen Psychiatriepatient war im Jahr 2003. Also meine erste also ja, so Burnout-ähnliche Symptome hatte ich im Jahr 1994. Das war, als wir unseren Sender hier offiziell auf Sendung gebracht haben. Da bin ich einfach kürzer getreten. 2003 gab es hier einen Piratensender und auf Landesebene heftigste Auseinandersetzungen mit Polizei, mit mehreren Strafverfolgungsbehörden. Und ich war dort mittendrin im Geschehen. Da habe ich mich übernommen und das war wirklich eine tiefe Krise dann noch. Also ich war nach 3 Wochen Todesangst, dann noch einige Monate depressiv. Habe ich reagiert, indem ich eine Ausbildung gemacht habe als Stressberater, also eigentlich ja psychologischer Berater. Also dafür habe ich jetzt relativ viel gelernt. Ich bin im Moment gerade sehr im Stress. Weiß nicht, ob ihr das noch hören wollt. Am 12. November ist meine Mutter umgefallen, war klinisch tot, ist wiederbelebt worden. Seitdem habe ich mich sehr viel mehr um sie gekümmert. Eigentlich hat sie keine Krankheit gehabt, war aber schwach eben. Darf ich hier einsteppen, weil ich sehe gerade, ja, der Commodore Nemo, Matthias Fitzke, hat eine Wortmeldung. Wir lassen Martin erstmal ruhig zu Ende erzählen. Ich mag den Satz noch zu Ende machen. Meine Mama ist gestorben am 12. Dezember und es ist teilweise jetzt sehr, sehr schwer gewesen für mich, Politik zu machen. Ich habe trotzdem mehrere Ehrenämter und Jobs weiter betrieben, zusätzlich zu dem Job, eine Beerdigung zu organisieren, einen Haushalt aufzulösen, jede Menge ja juristische Fragen. Ich gehe damit so um, dass ich mich auf Wesentliches konzentriere, dass ich bei anderen Ehrenämtern delegiere und am Ende ja hoffentlich bei viel weniger Aktivität trotzdem noch die wichtigen Sachen mitkriege. Okay, wunderbar, vielen Dank. Jetzt ist Matthias Fitzke dran und danach ist der Florian Buchholz dran. Ja, also bei mir war es so gewesen, dass ich beispielsweise mal eine Zeit lang bei der Siemens AG ein Projekt zu leiten hatte, da war ständig Dauerfeuer. Für mich hieß es dann immer kurz durchatmen, fragen, was ist das Wesentliche, weil da auch ganz viele Ansagen kamen, was man zu tun hätte. Das waren aber Dinge, die hatten das Ziel nie erreicht und zum Schluss hat sich immer wieder rausgestellt, dass wenn man da mal einen Schritt zurücktritt, tief durchatmet, aufs Wesentliche guckt und das durchzieht, dass das dann eigentlich den Erfolg gebracht hat. Gut, dankeschön. Florian Bokor? Ja, ich habe mal zusammen mit 2 Kollegen eine Firma, also eine Agentur aufgebaut. Das waren so Zeiten, wo wir dann so 36 Stunden Arbeitsdienst gebracht haben und wo ich gelernt habe, dass es deutlich bessere Strategien gibt, große Mengen Arbeit zu bewältigen. Also ich bin da irgendwann mal zwischen Schreibtisch und Klo irgendwie umgeflogen, war dann gleich wieder da, aber trotzdem, ich habe mir meine Strategien gebildet, so Sachen wie, dass ich nur in allergrößten Ausnahmefällen bis nach Mitternacht noch arbeite und wenn ich das mache, dann gönne ich mir den Freizeitausgleich. Es gibt relativ wenige Dinge, die so wichtig sind, dass man sich da wirklich 24/7 drum kümmern muss. Das ist, also der meiste Stress ist einfach mangelnde Koordination. Also ganz viel von dem Chaos, das ich zurzeit selber auch habe und verbreite, ist mangelnde Koordination. Das ist ein Punkt, wo ich irgendwie an mir arbeite und auch schon besser bin. Aber ja, das lässt sich noch deutlich verbessern, weil ich habe Erfahrung mit Stress und ich habe auch Erfahrung mit emotionalem Stress. Aber das ist jetzt privat, da möchte ich jetzt nicht unbedingt drüber reden. Okay, alles klar. Vielen Dank, Florian Bokor. Hat noch jemand das Bedürfnis, auf diese Frage zu antworten? Ja, ich wollte erstmal nur sagen, ich glaube, ich habe kein technisches Problem gehabt. Ich habe mich nur gerade ein bisschen mit Sandra, wenn ich das richtig zuordne, unterhalten. Deswegen war ich abgelenkt. Ich okay, meine, dass ich Stefan durchaus Scherer, bitte, ja. Ich meine, dass ich durchaus stressstabil bin und Moment, vorhin zu der ersten Frage, die ich auch gerade nicht richtig mitgekriegt habe, welche war die? Ich, ich lese mal nochmal die erste vor. Wie gehst du damit um, wenn in der Öffentlichkeit dein Aussehen, Auftreten oder andere Dinge, für die du wenig bis gar nicht kannst, thematisiert werden? War das die Frage? Also ich meine zwar eigentlich die zweite, aber da kann ich allein schon sagen, ich lebe seit langem mit schiefen Zähnen und habe das immer ausgehalten. Okay, alles klar, gut. Damit ist die Frage, denke ich, ausreichend beantwortet. Dann die zweite Frage war, stehst du zu allem, was in deinem Privatleben passiert oder passiert ist? Hast du Leichen im Keller, die die Presse oder politische Gegner ausgraben können, um dich fertig zu machen? Genau, das war es eigentlich auch, was mich mit Sandra umgetrieben hat, dass ich eigentlich fast als Leiche mein kirchliches Engagement sehe, weil man dann sofort in einer Ecke ist, genauso wenn ich sage, ich war irgendwann mal bei den Linken, bin ich auch in der Ecke und bin in der Schublade und komme da kaum noch raus und kann noch so vernünftig argumentieren und die Leute haben einen irgendwo und man hat Probleme. Okay, alles klar. Dann die dritte Frage hast du beantwortet mit dem Stress? Oder irre ich mich gerade? Ja, doch. Okay, ja, hast du auch beantwortet gehabt. Dann möchte noch jemand was zu der Stressfrage sagen? Okay, gut. Okay. Wer bist du? Also, Marc. Okay, bitte, Marc. Marc, nein, hau rein. Ich 15 Uhr hatte ich ausreichend Gelegenheit, meine eigene Stressresistenz zu testen. So, okay, ich hab den ersten Teil von deinem Satz nicht verstanden. Kannst du es nochmal wiederholen oder nochmal anfangen? Ich bin seit fast 15 Jahren berufstätig in der IT und auch vorher im BA-Studium hatte ich ausreichend Gelegenheit, mir meine Stressresistenz selber zu beweisen. So ein BA-Studium, wenn es da gegen Semesterende geht und der Termin ist halt einfach mal fest, weil danach die Leute sich wieder auf Firmen verteilen, die nicht unbedingt am Studienort sind. Das heißt, da können keine Vorlesungen nachgeholt werden. Da müssen innerhalb von 2 Arbeitswochen, ja, so in der Regel 8 Klausuren geschrieben werden über 10, 11, 12 Fächer. Und dazwischen gibt es noch Vorlesungen zum Nachholen. Das waren dann immer so 2 Wochen mit pro Tag 4 Stunden Schlaf und irgendwie nachts lernen, was am nächsten Morgen drankommt und nach der Klausur nochmal eine Vorlesung, die dann 2 Tage später abgeprüft wurde und all so ein Kram. Und auch beruflich bleibt das natürlich nicht aus. Ich weiß, dass ich stressresistent bin. Okay, alles klar. Danke dir, Marc. Mag noch jemand was zur Stressfrage sagen? Ja, da hätte ich auch noch was. Okay, Georg Dehn aus Leipzig. Ja, das kommen immer parallel gewisse Engagements zusammen, die dann stürmen. Also wenn du jetzt ein Geschäft hast, einen Verlag und dann machst du die Messevorbereitungen. Und wenn du nicht viele Mitarbeiter hast, dann musst du immer alles auf einmal machen, bist vielleicht noch parallel in einem Kulturprojekt engagiert. Dann hast du immer wieder so Zeiten von einem halben Jahr oder so, wo dann 2, 3, 4 Stränge nebeneinander laufen. Das ist durch mein Leben immer wieder so ein Auf und Ab gewesen. Damit kann ich gut umgehen. Andere mit den Leichen im Keller, die gibt es ja heute nicht mehr, also für mich nicht. Früher, ich war mal vor 30 Jahren, war ich mal in einem Stadtrat gewesen, dann bin ich gleich zu einem der CDU, wo ich wusste, dass der wahrscheinlich auf so einer Welle schwimmt, dass er bohrt und guckt, ne, was er findet. Da bin ich gleich auf ihn zugegangen und habe gesagt, hier, ich habe jahrelang gekifft, lass es gleich wissen. Und Sie wissen ja auch, dass ich hier gegen die AKWs gearbeitet habe. Ne? Können Sie verbreiten, wo Sie wollen, stört mich nicht. Damit hatte ich meine Ruhe, ich habe nie etwas gehört. Und so kann ich auch mit den Dingen umgehen. Also wenn jetzt Presse käme wegen irgendwas, aber da ist halt nichts Illegales zu finden. Okay, alles klar. Danke, Georg Dehn aus Leipzig. Mag noch jemand was zu der Frage zur Belastbarkeit und zum Stress sagen? Gut, dann würde ich mit der nächsten Frage fortfahren und die finde ich als Soldat besonders interessant. Und zwar die Frage lautet, du hältst dich für charakterfest und führungstauglich. Wo hast du dir das in der Vergangenheit bewiesen? Bitte schön, wer möchte darauf antworten? Naja, ich mache mal weiter einen Anfang. Ich hatte ja jetzt schon von meiner beruflichen Laufbahn mehrfach erzählt. Ich habe aber auch sehr viele Jahre in verschiedenen Kampfkunstvereinen mitgemacht und in einem war ich auch 7 Jahre lang Trainer und da gilt es natürlich schon, ein gewisses Einfühlungsvermögen in sein Gegenüber mitzubringen, mit unterschiedlichen Situationen klarzukommen, seien es Kinder, die eben an die Hand genommen werden wollen, seien es Menschen, die sich irgendwas nicht getrauen oder seien es Leute, die zur Tür reinkommen und einen verprügeln wollen, um zu zeigen, dass sie stärker sind. An der Stelle konnte ich mich immer ganz gut behaupten in allen Situationen und meine Schüler haben mich alle geliebt. Also ich denke, dort habe ich gezeigt, dass ich ein Teamplayer bin, dass ich einen festen Charakter habe und durchaus auch mit Führungsverantwortung umgehen kann. Ganz nebenbei natürlich eben auch im Beruf, wo ich eben eigentlich immer ganz hoch angesehen war. Okay, danke schön. Das war Matthias Jung aus Leipzig. Dann Martin Denke. Diesmal kann ich deinen Nick zuordnen. Bitte schön. Hey. Ja, mir fällt da eine Geschichte aus der Schule- und Ausbildungszeit ein. In der DDR war es ja manchmal ein bisschen anders. Abweichende Meinungen zu vertreten war ein bisschen schwierig. Und ich weiß, das ist mein erster verlorener Kampf. Das war, als ich 9. Klasse war. Da wollte jemand aus der FDJ austreten, aus der Freien Deutschen Jugend. Und er hat es geschafft, dafür eine Diskussion in größerem Rahmen mit der Pionierleiterin, die waren zuständig für sowas, zu führen. Und ich weiß, dass ich derjenige war, ich war selber FDJler, wollte das auch bleiben. Ich fand den Sozialismus nicht so verkehrt, aber ich habe dafür gekämpft, dass er das Recht hat, auszutreten. Also da bin ich 15 gewesen. Wie gesagt, es hat nicht geklappt irgendwie. Das war mein erster Bruch so mit der DDR. Ne? Wenn das nichts Freiwilliges ist, dann ist es auch nichts wert. Aber ich habe, glaube ich, öfter schon bewiesen, dass ich es aushalte, mit einer Meinung in die Minderheit zu geraten. Anderes Beispiel ist Bürgerinitiative Kamenzer Straße. Die habe ich wieder gegründet und geleitet. Und ich habe aber im Laufe des ganzen Kampfes dort, da ging es um eine Setzung einer Fläche, um Grünfläche oder Parkhaus, und eine recht heftige Auseinandersetzung mit dem Dresdner Stadtrat in einzelnen Fraktionen. Da war auch klar, dass es irgendwann einen Stadtratsbeschluss gibt. Wir haben nicht gewonnen und nicht verloren. Wir haben dort kein Parkhaus gekriegt und keine Grünfläche. Aber ich habe immer gesagt, der Stadtratsbeschluss, an den fühle ich mich gebunden. Ich möchte, dass alle Bürgerbeteiligungsmöglichkeiten ausgeschöpft werden, dass wir gehört werden. Dafür habe ich mitgesorgt. Aber nachdem der Stadtratsbeschluss gefällt war, es kommt dort ein Wohnhaus mit Kindertagesstätte hin, habe ich gesagt, ich bin draußen aus dem Widerstand. Und das war auch nicht bequem, da waren die meisten sehr, sehr unzufrieden mit mir. Okay, alles klar. Vielen Dank, Matthias Denke aus Dresden. Mag noch jemand was zu Charakterfestigkeit und Führungsqualität erzählen? Ich habe gerade Commodore Nemo, Matthias Fitzke hat eine Wortmeldung gehabt. Bitte. Ja, also mir ist es so, ich hatte schon als Jugendlicher, da war ich 16 gewesen, da war ich schon Trainer gewesen, da hatte ich dann ein paar Jüngere trainiert und es war da eigentlich immer so gewesen, da hat man sich relativ hohe Ziele gestellt und dann hatte ich auch Elternabende gehabt und da war man ein bisschen immer zu ehrgeizig und das hatte ich dann auch den Eltern auf dem Elternabend gesagt, die haben dann gesagt, ach wieso, den Kindern gefällt es doch, alles so schön. Naja, also es gab auch Leute dabei, die sehr viel mitgenommen hatten. Das merkt man auch, dass Leute unterschiedlich sind und dass man sich da einstellen muss. Das war so die erste Erfahrung. Dann hatte ich mal bei der Bundeswehr Datenschutz unterrichtet. Ja, ich war ja da in der Rechtsabteilung gewesen und während des Seminarrecht und Strafrecht. Und da hatte ich dann vor Unteroffizieren und Offizieren unterrichtet. Und man muss vielleicht dazu wissen, ich war dann ganz einfacher Gefreiter. Das heißt, auf dem Kasernenhof waren die mir alle vorgesetzt und da musste man sich dann mit 26 Jahren den Respekt erstmal erarbeiten und es gab dort an für sich nie einen Unterricht, der irgendwo schiefgelaufen war, wobei man auch dort gemerkt hat, es gab Klassen, die haben einen die Worte von Lippen abgelesen, es gab auch welche, die waren schien nicht so interessiert, also da hat man das auch wieder ganz deutlich gemerkt. Dann hatte man auch immer ein bisschen im Hintergrund den Streit geschlichtet und ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen, dass dann irgendwann mal ein Unteroffizier, nachdem ich aus der Bundeswehr wieder weg war, gesagt hatte, seitdem ich nicht mehr da bin, geht es wieder drüber und drunter. Da merkt man dann auch, dass man vielleicht ein bisschen eine ganz befriedende Art hatte. Da hatte ich auch mal bei Siemens eine Studententruppe geleitet. Die haben dann immer gesagt, das wäre ganz kumpelhaft. Aber das lief eigentlich ganz gut, also da brauchte man nichts groß sagen. Und dann hatte ich auch meine Länderväter an der Deutschen Hochschule für Verwaltungswissenschaften geleitet. Das war so, da ging es anfangs ein bisschen drüber und drunter. Dann dachte ich so, jetzt muss man das hier irgendwo mal in die Bahn kriegen. Da war überhaupt kein Überunterordnungsverhältnis, da waren wir alle gleich. Aber da ist man sehr gut akzeptiert worden. Und zum Schluss, da war das eigentlich somit die beste Fete, die es jemals gegeben hat. Das hat mir zumindest die Bibliothekarin vor Ort erzählt. Ja, denk schon, dass ich das hinkriege. Okay, alles klar. Vielen Dank, Matthias Fitzke. Jetzt habe ich gesehen, digitales Ich wollte noch was sagen. Ja, also zur Führungstauglichkeit würde ich mal behaupten, dass ich das eher nicht bin. Aber ich denke auch gar nicht, dass es was Schlechtes ist. Ich arbeite lieber auf Augenhöhe mit anderen im Team zusammen. Führung übernehmen tue ich, also ich mache es, wenn es nötig ist, aber ich schlage mich jetzt nicht drum. Wie gesagt, ich mag es lieber, damit auf Augenhöhe zusammenzuarbeiten, was zumindest in kleinen Teams auch immer geht, denke ich. Da braucht man noch gar nicht dann diese eine Person, die unbedingt oben steht und irgendwie Ansagen macht. Und zur Charakterfestigkeit, na, da habe ich jetzt aufgrund meines im Vergleich zu anderen Bewerbern kürzeren Lebenslaufs nicht so viel vorzuweisen. Höchstens, dass vielleicht doch ein bisschen Charakterfestigkeit dazugehört, als Student der Politikwissenschaft der Piratenpartei ausgerechnet beizutreten, weil karrieretechnisch bringt einem das nicht unbedingt weiter, da doch viele Jobs in dem Bereich dann schon über Parteizugehörigkeiten dementsprechend über die großen Parteien vergeben werden. Aber ich bin eben überzeugt von den Piraten und deswegen bin ich dann auch hier beigetreten. Na, sorry. Also die Piraten werden auch genug Jobs zu vergeben haben demnächst, das denke ich doch davon aus. Naja, aber in Sachen politische Stiftungen, Thinktanks etc. pp. Gibt es jetzt noch nicht so viel, wenn das vergleichst mit der SPD oder der CDU. Ja, die Stiftung müssen wir erst noch gründen, aber die kommt. Ja, die wird lange nicht so groß sein wie irgendwie andere Stiftungen. Ich hoffe, dass sie nicht so verfilzt sein wird wie andere Stiftungen, wobei ich mir das nicht vorstellen kann, wie man unverfilzte Stiftungen baut. Und okay, das waren jetzt noch Wortmeldungen von Martin Denke und Florian Bocher. Ich würde aber jetzt lieber den Fragenkatalog weitermachen, beziehungsweise fragen, wer noch die Frage beantworten möchte. Wenn da niemand mehr ist, ich würde zur Führung gerne noch was sagen. Okay, aber bitte. Aber erstmal die anderen vorlassen. Okay, Voltaire, wolltest du da noch was sagen? Ja, das ging um das Thema Peinlichkeit eigentlich. Es ging eigentlich um das Thema, du hältst dich für charakterfest und führungstauglich. Wo hast du dir das in der Vergangenheit bewiesen? Das ist schon länger her. Also es ist noch nicht flächendeckend, diese Tafeln gab. War eine ganz neue Idee. Und da hatten die Initiatoren, die hatten in Worms monatelang kein Haus, keine Halle, nichts gefunden. Niemand wollte denen einen Platz geben. Und dann habe ich in meinem Haus, in einem guten, gut bürgerlichen Wohngebiet, hatte ich so ein Stadthaus gehabt und habe da eine Wohnung, wo nur eine alte Frau im Erdgeschoss gewohnt hat. Da war dann noch Platz. Dann habe ich mit ihr geredet und dann haben wir da zwei Zimmer zur Verfügung gestellt, dass jeden Tag die Penner kommen konnten. Die zogen dann aus der ganzen Stadt zu uns ins Erdgeschoss und wurden da verköstigt. Und das hat also riesen Diskussionen gegeben. Wurde da auch angemacht von verschiedensten Leuten auf der Straße, die mich da verächtlich, wie ich das machen kann, wie ich da die Penner da reinlotsen kann und so. Und ja, das habe ich dann durchgezogen, bis wirklich was Richtiges hatten. Das hat mich nicht gestört, sondern ich konnte das auch gut verteidigen und darstellen. Okay, das war eine Meldung von Georg Dehn aus Leipzig. Jetzt hat der Matthias Jung noch gesagt, dass er zum Thema Charakterfestigkeit und Führungsqualität noch was zu ergänzen hätte. Bitte schön, Matthias. Ich höre es. Du? Okay, das stimmt. Zuerst war der Martin Dehnke dran. Zum Thema Führung. Ich habe schon Personalverantwortung gehabt in verschiedenen Vereinen, habe die Radioinitiative Dresden und den Bundesverband der Freien Radios geführt über Jahre in Vorstandsämtern, und habe auch schon ein Team geführt für ein medienpädagogisches Projekt. Da haben wir ein Knastradio gemacht im Jugendjustizvollzug in Zeithain. Da habe ich das Budget federführend verwaltet und musste auch Leute erstmal reinkriegen ins Team und Honorare verteilen. Das Spannendste finde ich aber zum Thema Führung, das nicht autoritär zu machen, sondern durch gute Ideen. Also ich bin jetzt gerade engagiert sehr stark in einem Verein, der bundesweit arbeitet oder im deutschsprachigen Raum 400 Mitglieder hat. Da mache ich seit 2 Jahren mit. Und ich glaube, dass ich dort geführt habe, ohne dass ich irgendein Amt hatte, einfach durch Ideen und hartnäckiges Nachfragen. Das geht auch und das ist meine beste Erfahrung, einfach in den richtigen Momenten das Richtige einbringen. Okay, alles klar. Vielen Dank, Matthias Dehnke. Jetzt ist Matthias Jung aus Leipzig. Martin, bitte. Martin Dehnke, Entschuldigung. Ja, ich wollte mal noch ganz kurz was erzählen, weil das ein bisschen auch nautisch ist. Also ich bin ja sehr aktiver Segler und war vor Jahren mal mit einer Crew segeln. Dort hatte ich zwar nicht das Kommando übers Schiff, aber vielleicht zeigt es ein bisschen Charakterfestigkeit. Wir hatten uns ein ehrgeiziges Ziel gesteckt, hatten das nicht geschafft und sind deswegen in einen sehr verheerenden Sturm geraten. Und da haben sich einige der Besatzung dann unter Deck gerettet und das Boot überall abgedichtet, damit es nicht vollläuft. Und unter anderem auch ich und noch 3 andere, die sind eben über Deck geblieben und haben zugesehen, dass wir nirgendwo dagegen fahren oder unterkrachen. Und wenn dann eben so mehrere Meter hohe Wellen über einen drüber brechen und man steht da auf so einem Boot und gibt sein Bestes, ja, das Steuer zu halten, also das, da muss man schon, sag ich mal, ein bisschen einen Arsch in der Hose haben, dass man dort ja einfach das tut, wofür man eingeteilt ist und nicht in Panik verfällt. Wir haben den Sturm mit leichten Beschädigungen am Boot überstanden. Wir hatten dort einen Schutzhafen noch erreicht, sind dann ein paar Mal in die Kaimauer geschleudert worden. Viele, viele andere Boote sind dort gekentert im Hafen, aber wir haben unser Boot gerettet und sind alle unverletzt geblieben. Das war, denke ich, auch eine Prüfung von Charakter- und Stresstauglichkeit. Okay, alles klar. Vielen Dank, Matthias Jung. Mag noch jemand was dazu sagen? Wenn nicht, würde ich jetzt nämlich zur nächsten Frage fortfahren. Okay, die nächste Frage lautet, du läufst durch die Stadt und jeder kennt dich. Die meisten pöbeln dich an, weil die Piraten irgendwas verbockt haben oder du selber. Jeder kennt dich überall. Wie reagierst du darauf? Ja. Maismark, bitte. Das gab's auch schon. Nicht unbedingt, dass mich jetzt jeder kennen würde, aber zumindest meine Freunde, Bekannten, Kollegen haben mich dann auf Dinge angesprochen. Die Antwort ist ganz einfach. Ich versuche, die Sachlage aus meiner Sicht zu erklären. Das beinhaltet auch, dass ich mir zunächst mal selber ein Bild darüber verschaffen muss, was die Sachlage eigentlich ist. Ich finde die Frage, wie alle anderen Fragen, total klasse. Also, ehe ich das von nachher nicht mehr hinkriege, danke für alle Fragen. Auch die bösen. Dass ich durch die Stadt laufe und jeder kennt mich, das ist jetzt schon so ähnlich. Und ich kriege meistens auf die Piraten positive Rückmeldungen. Es gab negative Rückmeldungen, ja, ihr habt ja keine ordentlichen Einstellungen zu Rechtsradikalismus und das ist einfach nur klasse, weil es ist eine Chance zum Gespräch. Der Typ hat nach einer Viertelstunde eine andere Meinung gehabt. So. Hast du das schon mal mit Fußballfans versucht? Kommt drauf an, in welchem Aggregatzustand. Also diskutieren ist nicht immer angesagt und das ist mir auch klar. Naja, du kennst diese Geschichte von vor 2 Jahren, wo der Kreisverband Chemnitz durch einen Brief an die Landesdirektion dafür gesorgt hat, dass Beschluss eines neuen Stadions für den Chemnitzer Fußballclub quasi angefochten wurde. Ja, okay, dann muss man einfach stehen und überleben, aber trotzdem Gesicht zeigen weiter. Das ist wichtig. Okay, ja, natürlich. Hier möchte ich gerne einsteppen, und zwar, ich glaube, der Florian Bocher wollte auch was sagen. Ja, ich bin in Bayern groß geworden. Ich war dort 3 Jahre lang in einem katholischen Internat in einem kleinen Dorf. Ich kenne das Gefühl sehr gut, irgendwie durch die Ortschaft, in der ich lebe, zu gehen und irgendwie von jedem, der mich sieht, angepöbelt zu werden. Ja, das muss man dann halt runterschlucken in der Hoffnung, dass man irgendwie, dass man zu Hause eine Crew oder Leute hat, die das auffangen. Und wenn die Piraten gerade irgendwie was verkackt haben, ja, dann muss man da halt dazu stehen. Und dann ist das so. Also es ist ja zurzeit nicht so, als ob es wirklich einfach wäre, Funktionär bei den Piraten zu sein, weil die Frage, was machst du da eigentlich, das sind doch alles Spinner, kommt ja jetzt auch schon relativ häufig. Und ich stelle mich da immer hin und erkläre den Leuten so, nein, das sind nicht alles Spinner, das sind ganz viele ganz gute. Das Problem ist nur, dass wir halt als Boulevard zurzeit spannender sind als politische Organisation. Und bitte schau uns doch mal als politische Organisation an. Da muss man einfach durch. Okay, vielen Dank, Florian Bokor. Dann hat das digitale Ich vorhin noch gesagt, dass er was sagen möchte. Ja, also wenn ich in dem Moment dann Zeit habe und derjenige mir auf einer zumindest gewissen sachlichen Ebene begegnet, ja, würde ich es halt wie Marc machen und demjenigen versuchen, die Hintergründe zu erklären, wieso es dazu gekommen ist und dann eben, ob ich das selber dann auch so gemacht hätte, ob ich das tragen kann und wenn nicht, also sagen, ne, Piraten bauen Mist, dann würde ich das demjenigen auch so sagen, dass es aus meiner Sicht Mist war, was da gerade gelaufen ist und die meine Sicht der Sache eben erklären. Habe mich zum Beispiel auch schon mal an einem Infostand irgendwie mit jemandem hingestellt und 1,5 Stunden über das Urheberrecht diskutiert. Also ich habe unter sowas auch ja unter Umständen Spaß, eben kontrovers über ein Thema zu diskutieren. Muss eben, wie gesagt, auf einer gewissen sachlichen Ebene sein. Wenn ich da angetrollt werde, macht es natürlich keinen Sinn, im Sinne von Don't Feed the Troll mit demjenigen zu reden. Okay, vielen Dank, digitale Sich. Kann ich nochmal schnell deinen Klarnamen erfahren, weil ich bin da nicht so gut mit den Nicknames. Alexander Bratiano. Okay, alles klar, das war fürs Protokoll. Dann jetzt in folgender Reihenfolge Matthias Witzke, Matthias Jung und Stefan Scherer. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da noch nicht so groß angefeindet worden, außer dass meine Mutter mir sagt, das ist nicht schlimm, dass ich bei den Piraten bin, wobei das schon manchmal so einen Unterton hat. Und dass mich ein Bekannter anrief, der bei einer großen Schweizer Bank arbeitet, und mich gefragt hat, ob ich mir das mit meiner Karriere ganz genau überlegt hatte. Und da habe ich gesagt, ich bin nicht beim Piraten, Karriere zu machen, sondern ich bin da, um die Politik zu verändern, was bitter nötig ist. Und dass ich dazu stehe und überhaupt keine Probleme damit habe. Also das erstmal soweit. Ansonsten ist es eher so, dass die Leute, die mich kennen, erstmal etwas verwundert schauen. Und dann erkläre ich das, was es mit den Piraten auf sich hat. Legen vor allem die Gründe nahe, weshalb ich bei den Piraten bin. Und da konnte ich noch niemanden feststellen, der da irgendwo aggressiv reagiert. Und falls es tatsächlich mal so kommen sollte, dass man dort irgendwo dann angesprochen wird, ich habe die Leute immer zum Gespräch eingeladen. Also ich kenne es jetzt hauptsächlich von den Infotischen. Oder wenn wir mal einen Stammtisch hatten und da vor der Kneipe einen geraucht hatten, ein paar Leute vorbeikamen. Das war eine nette und lockere Atmosphäre, aber ich habe da nie groß jemanden erlebt, der da irgendwo groß Kontra geredet hat oder Feindbilder. Einfach fragen und vor allem nicht irgendwie du dröhnen mit Antworten, sondern wirklich Fragen stellen und zuhören und das ist das, was uns auszeichnet. Ich habe noch einen Aspekt vergessen eben, darf ich den noch ergänzen? Okay, ausnahmsweise darf Mark Neis einen Aspekt hinzufügen. Ich habe ja eben von einer konkreten Situation geredet, nämlich als die Piraten den Stadtratsbeschluss um ein neues Stadion in Chemnitz angegriffen haben. Eins der ersten Dinge, die ich gemacht habe, war, mich privat mit dem sozusagen Urheber dieser Sache zu treffen und ihm Feedback zu geben. Das ist nämlich etwas, was oft vergessen wird. Du wirst zwar selber angepöbelt für irgendwas, wo du gar nicht persönlich was dafür kannst, weil du unbeteiligt warst, aber die eigentlichen Urheber, die kriegen ganz, ganz viel Shitstorm halt, aber nicht wirklich konstruktives Feedback, was sie weiterbringen würde. Und vor allem haben sie oft auch nicht so richtig die Möglichkeit zu erörtern, was können wir denn jetzt eigentlich tun oder war das denn richtig, war das falsch, müssen wir da irgendwie noch was ergänzen, ein bisschen zurückrudern, keine Ahnung. Und genau das habe ich in der Situation als eines der ersten Dinge getan. Okay, alles klar, vielen Dank. Matthias Jung ist jetzt an der Reihe. Danke, Marc. Ich fühle mich nämlich gerade in aktuelle Situationen versetzt. Also ich will mal so sagen, ich bin in eine Schule gegangen, da waren ungefähr 80% Bomberjacken angesagt auf dem Schulhof. Wenn das alles nur täglich mit Rumpöbeln abgelaufen wäre, dann hätte ich ein entspanntes Leben gehabt. So viel dazu. Des Weiteren habe ich nun einige Infostände mitbetreut. Und da hat man ja auch den einen oder anderen Kontakt mit der Bevölkerung schon aufgenommen. Da ist es mir eigentlich aufgefallen, dass die meisten Leute erstmal nur reden wollen. Natürlich kommt das im ersten Moment an wie Pöbeln, aber wenn man denen zuhört, wenn man die Argumentation von denen aufnimmt und ihnen einfach zuhört, dann ändern auch viele ihre Meinung ganz schnell und merken, dass man eben als Piratenpartei eine andere Auffassung von Politik hat und vom Umgang mit Menschen. Und deswegen finde ich das gut, in dieser Partei zu sein, denn das bewegt dann sicherlich auch den einen oder anderen, mich extra deswegen anzusprechen. Und so kann man am ehesten Leute für sich gewinnen, beziehungsweise für die Piratenpartei. Okay, vielen Dank, Matthias Jung. Ich sehe gerade im Chat, deine Aussagen haben viel Zustimmung. Ich wiederhole nochmal die Frage, bevor Stefan Pscherer darauf antworten darf. Du läufst durch die Stadt und jeder kennt dich. Die meisten pöbeln dich an, weil die Piraten irgendwas verbockt haben oder du selber hast es verbockt. Jeder kennt dich überall. Wie reagierst du darauf? Stefan Pscherer, bitteschön. Ich habe nicht die Sehnsucht danach, dass mich mehr Leute kennen, wie ich sie kenne, aber das ist eigentlich relativ häufig so, dass ich merke, dass ich bekannt bin, ohne dass ich die Leute jetzt wirklich zuordnen kann. Ihr habt mich gerade in eine lange zurückliegende Episode erinnert, wo ich mich wirklich so bedroht fühlte, dass kurzzeitig meine Blase versagte. Aber ich habe es abgebogen gekriegt und es war auch von außen dann nicht zu sehen. Ich denke, das kann passieren, wenn man zu irgendwelchen Sachen steht und irgendwelche Meinungen vertritt. Aber ich hoffe, dass es immer abgeht, ohne dass man wirklich dann Schläge oder Ähnliches kriegt. Alles klar, vielen Dank, Stefan Pscherer. Dann mag noch jemand darauf antworten, sonst würde ich die sechste und letzte Frage aus dem Fragenkatalog, aus den Mailinglisten stellen. Gut, okay, alles klar. Frage Nummer 6, die letzte. Hast du darüber nachgedacht, wie du dich fühlst, wenn ein epischer Shitstorm durch die Presse oder das Internet geht, mit dir als Ziel? Oder hast du sowas bereits schon mal erlebt? Bitte, wer möchte darauf antworten? Ich habe eigentlich schon darauf geantwortet, würde ich sagen. Okay, magst du noch mal eine Kurzfassung davon geben, Martin Denke? Ja, darüber denke ich nach. Ja, sowas habe ich schon erlebt und ich werde es überstehen und es wird mich verändern und wachsen lassen. Okay, alles klar. Vielen Dank. Wer möchte noch? Ich schließe mich dem an. Okay, Stefan Pscherer schließt sich den Ausführungen von Martin Denke an. Wer möchte noch? Commodore Nemo, Matthias Fitzke, bitteschön. Ja, also das in Leipzig ist es ja nun nicht gerade ruhig. Und da kann ich also aus dem nächsten Umfeld sagen, dass das nicht ganz einfach ist. Das kann sich vielleicht jeder denken, wen ich meine, wenn da zig Sachen kommen, die einen da anfeinden, das mag berechtigt sein, es mag tatsächlich aus der Luft gegriffen werden sein, aber es ist eben wirklich, und das sehe ich da auch immer, dass man sich hinsetzt, sich das überlegt, was jetzt gerade vor sich geht, sich auch mit Leuten bespricht, wie das jetzt aufzufassen ist, sich auch überlegt, was sagt man da jetzt darauf oder sagt man überhaupt nichts. Und das ist schon manchmal ganz angespannt. Und da sind wir wieder bei dem, was wir vorhin in der Diskussion hatten. Das ist wirklich wichtig, dass man dann Leute um sich hat, die man kennt, denen man vertraut und die einen da auch so ein bisschen diese anfängliche Aufgeregtheit oder wo man sich vielleicht selbst in Rage ein Stück weit zurücknehmen und sagen, jetzt atme erstmal tief durch und versuche die Sache mal so und so zu sehen. Und das ist auch das, was ich aus einer bestimmten Richtung hier in Leipzig beobachten kann. Und das sind auch die Dinge, wo das dann dadurch auch ein bisschen viel ruhiger abläuft, was, denke ich, auch ganz gut ist. Ich möchte noch was ergänzen. Okay, erstmal danke Matthias Fitzke und jetzt ist Martin Denke nochmal dran. Zum Thema Shitstorm. Es gibt ja welche, von denen weiß man vorher, dass sie kommen. Das ist okay, wenn man unbequeme Sachen vertreten muss. Und dann gibt es welche, von denen hat man es nicht gewusst. Und da würde ich das, was Matthias Jung vorhin gesagt hat, unterstreichen. Auch dann ist es so, dass die Leute, die das machen, einfach nur gehört werden wollen und dann hat man irgendwas übersehen und hat was nachzulernen. Das ist auch ganz wichtig. Also auch da zu gucken, wo ist eigentlich das positive Motiv, was wollen die? Ja, da ist nämlich immer was zu holen. Okay, alles klar. Vielen Dank, Martin Dinke. Jetzt hat der Matthias Jung aus Leipzig nochmal was zu sagen gehabt. Ja. Und zwar habe ich mich mit vielen Leuten schon unterhalten, die Shitstorms ausgesetzt waren. Und ich konnte das immer nicht so richtig nachvollziehen, was sie da gefühlt haben, bis es mich denn selber jetzt zum Teil erreicht hat. Und zwar ist das Grundproblem eigentlich, dass derjenige, der einen Missstand benannt hat oder darauf hingewiesen hat, und die Leute aufrütteln will, vorsichtig zu sein und mit offenen Augen durchs Leben zu gehen, dass der als Störenfried wahrgenommen wird oder als derjenige, der den Konflikt erst an die Oberfläche gebracht hat oder damit der Partei schadet oder so. Die eigentliche Konfliktursache wird bei den wenigsten quasi bewertet, sondern lediglich jeder, der irgendwas Unbequemes sagt. Das heißt, also auch in der Piratenpartei sind wir immer noch eine passive Masse, die möglichst von wenig Einfluss von ihrem Weg abgebracht werden soll. Und das finde ich schon etwas schade. Und ich denke, da haben wir alle noch Nachholbedarf. Einfach aktiver, eben auch mit Nörglern umzugehen. Und mal zu hinterfragen, warum tun die das? Gibt es da Gründe dafür? Haben die jetzt Böses im Sinn oder haben die sich durch ihre bösen Taten bisher ausgezeichnet? Also da sollte jeder von sich selbst einfach mal überprüfen, ob er jedem Nörgler bisher immer Recht getan hat. Gut, vielen Dank. Matthias? Mag noch jemand was zu der Shitstorm-Frage sagen? Ansonsten gibt es noch eine Frage aus dem Publikum. Okay, Frage von Tranquilo. Wie erkennst du den Unterschied zwischen ernstzunehmender Kritik und Trolltum? In Klammern unsachliche Kritik, schlechte Laune oder einfach Uninformiertheit. Kann man das überhaupt unterscheiden? Wortmeldung. Florian Bokor, bitteschön. Relativ häufig lässt sich das schon an der Sprache der Kritik differenzieren. Also bei ernst gemeinte Kritik kommt in ganzen Sätzen und ohne persönliche Beleidigung. Trolltum kommt gerne in unvollständigen Sätzen und mit persönlichen Beleidigungen. Aber auch wenn ich angetrollt werde, ist die Sache, dass ich mir das anschauen muss oder auch anschaue und darüber nachdenke, so ist das uninformiert, ist das doof, ist das einfach jetzt nur destruktiv, weil man kann. Und das sind halt, also auch Trollen muss ernst genommen werden, also häufig. Es gibt so ein paar Autoren, die bei mir einfach gemutet sind, weil da noch nie was Sinnvolles rausgefallen ist oder zumindest nichts, was ich als solches verstehen konnte. Aber auch bei diesen Leuten habe ich mir zumindest im ersten halben Jahr, die ich sie gelesen habe, Mühe gegeben zu verstehen, was sie eigentlich meinen, weil es gibt auch Getrolle hat meist irgendwo einen kleinen Kern, der irgendwas hat diesen Menschen ja getriggert. Und das sollte man sich dann mal anschauen. Ernst gemeinte Kritik sollte man sowieso ernst nehmen und da ist es meist auch möglich, wenn man sich dann und sein Handeln erklärt, mit dem Kritiker auf einen gemeinsamen Punkt zu kommen, was es halt relativ häufig bei anderen Sachen nicht ist. Wobei ich da auch offen zugeben muss, ich bin ein Mensch, der eine Diskussion gerne mal auch mit der Feststellung der unterschiedlichen Meinungen abbricht. Weil so ist es nun mal in der Politik. Es gibt zu vielen Dingen unterschiedliche Meinungen. Und wenn es nur eine Debatte darüber ist, ob jetzt ein Mindestlohn 57 oder 7,75 sein muss, wenn man sich schon um so einen Punkt streitet hat, spätestens dann hat man ja eigentlich einen Punkt erreicht, wo man sagen kann, ja, hier sind wir unterschiedlicher Meinung, lass uns gucken, was wir umgesetzt kriegen. Okay, alles klar. Vielen Dank, Florian Bruchhorn. Jetzt in folgender Reihenfolge Stefan Scherer und danach Matthias Hitzke. Ich muss gestehen, dass ich Trolle viel zu spät erkenne. Also ich antworte immer noch viel zu lange ernsthaft auf irgendwelche Sachen. Aber mir ist es wirklich lieber, einmal einem Troll ernsthaft zu antworten, wie irgendeine ernsthafte Frage niederzutrollen oder zurückzutrollen oder ähnliches. Wenn ich noch auch aus der Arbeit wieder aus dem Diözesanrat rede. Wir haben im Vorstand lange überlegt, wie wir es hinkriegen, dass nicht nur die wenigen, die sich immer zu Wort melden, reden. Wir haben Kleingruppen gemacht mit jeweils dann einem Protokollanten. Und selbst da sind viele nicht bereit, richtig zu reden, sondern man erkennt es, oder ich als Protokollant erkenne es dann immer erst an der Mimik und sage, Moment, hier ist doch ein Widerspruch in Ihrem Gesicht oder ähnliches. Und dann kommt irgendwann mal das. Also das ist auch etwas, dass ich die Mimik und die Gestik der Leute sehr gerne zum Reden habe und die mir deswegen fest vorgenommen habe, dass ich viel im Wahlkreis unterwegs sein werde, viel in Sachsen unterwegs sein werde, um mit den Leuten von Angesichts auch zu sprechen, weil erst dann kriegt man wirklich mit, was sie auch meinen. Gut, vielen Dank, Stefan Scherer. Dann zur Frage, wie man den Unterschied zwischen Ernstnehmen der Kritik oder Trollerei erkennt, kommt dran der Matthias Hitzke, danach Digitales Ich und dann Matthias Lund. Ja, also ich bin ja da nun am Schiedsgericht und da kriegen wir also recht viel mit, also auch teilweise Klagen, die man sich durchliest und denkt, ist das jetzt überhaupt ernst gemeint? Aber wir sind da einfach nicht in der Lage, einfach darüber wegzugehen und zu sagen, das beantworten wir jetzt nicht und zurückzuschreiben, das ist eine Trollfrage. Wir überlegen uns immer, was ja der Hintergrund ist. Wir überlegen uns auch immer, wer mit wem was zu tun hat. Und wir überlegen uns auch immer, wo da das Missverständnis sein könnte. Behalten natürlich im Auge, was derjenige eigentlich wollte. Und dann wird das in der Regel so gelöst, dass man über Schriftsätze oder mündliche Verhandlungen dann die Leute an einen Tisch nimmt, sich dort ausspricht. Und wenn das Sachen sind, die völlig abstrus sind, da sind wir dann immer in der glücklichen Lage, dass wir das dann auch schreiben können und das dann auch ein bisschen belegen können, warum bestimmte Sachen gehen oder nicht gehen. Aber ich glaube, das Wichtige ist wirklich zu sehen, dass es in der Regel irgendwoher kommt. Und wenn eine Sache, wo man merkt, es ist wirklich trollig, dann sollte man, glaube ich, auch die Disziplin haben, das kurz und knackig zu beantworten, dass einem dann nicht vorgehalten werden kann, man hätte da einen Anstand verloren. Dann denke ich, dann klappt das auch ganz gut. Gut, vielen Dank. Der nächste bitte. Digitales Ich. Also auf jeden Fall würde ich sagen, dass auch Uninformiertheit und schlechte Laune immer noch Gründe sind, weshalb man immer noch antworten kann. Also ja, ganz klar, also vor allem Uninformiertheit, aber auch eben, wenn jemand mal vielleicht sich im Ton vergreift, kann man auch noch mal antworten. Vielleicht kann man den anderen ja umstimmen. Ich denke, im Endeffekt ist das eine sehr individuelle Sache, die von Fall zu Fall, die man sich dann für sich entscheiden muss, wie man das gerade einstuft. Das ist jetzt schwer so pauschal zu sagen. Im Endeffekt ist das wahrscheinlich dann das, was man irgendwie auch unter Kritikfähigkeit sozusagen abstempeln würde. Ist man kritikfähig, wenn man das ist, dann erkennt man eben, wo ist es eben ernste Kritik und wo ist Trollerei. Und wenn man nicht kritikfähig ist, dann stempelt man wahrscheinlich zu viel als Trollerei ab, aber das rächt sich im Endeffekt. Moment, jetzt ist erst noch der Matthias Jung dran. Also man muss wirklich unterscheiden zwischen ernstzunehmender Kritik, deren muss man sich immer stellen. Und da darf man auch nichts weglassen. Das ist ja quasi ein Schuldeingeständnis, wenn man sich Kritik nicht stellen kann. Bei Trollen muss man aber auch unterscheiden können, sind das nur Erztrolle, da hilft auch kein gutes Zureden oder keine Versuche, mit denen auszukommen. Solche gibt es bei uns in der Piratenpartei. Oder sind das Leute, die einfach einen schlechten Tag haben oder eine schlechte Info haben, dann sollte man sich mit denen auseinandersetzen. Und das größte Erfolgsrezept ist, das dann nicht über eine Mailingliste zu tun, sondern die entweder direkt anzuschreiben oder vielleicht gar sofort zum Telefonhörer zu greifen und zu fragen, was sie denn auf dem Herzen haben. Und damit kann man die meisten Probleme, denke ich, viel besser lösen, als wenn man versucht, trolliger zu sein als andere Trolle. Gut, alles klar. Ich bedanke mich bei Matthias Jung für die Antwort. Jetzt weise ich darauf hin, dass ich um 23 Uhr Schluss mache, weil ich ins Bett muss, weil ich morgen um 5 wieder aufstehen muss. Und die Wortmeldung darf sich jetzt noch äußern. Wer war das denn? Ich war das. Georg Dehn. Marc Neis. Darf zuerst und dann noch Georg Dehn und danach mache ich Schluss. Ich habe ausreichend Erfahrung mit Trollen online durch vieljährige Usenet-Regular-Tätigkeit. Also ich war in Usenet-Gruppen sehr lange aktiv, bin auch auf einem internationalen Messageboard aktiv, so ein WWW-Board, was irgendwie schon 10 Jahre existiert. Da gab es mal ganz massive Trollerei, sodass wir die aktiven Mitglieder tatsächlich im Hintergrund ein zweites Board aufgemacht haben, wo wir uns dann privat unterhalten konnten, ohne Trolle. Das Problem ist tatsächlich zu erkennen, wann ist ein Troll ein Troll. Aber wenn man den Troll einmal als solchen identifiziert hat, gibt es eigentlich nur noch eine Strategie und die heißt ignorieren und ausblenden. Das heißt auch durch technische Mittel ausblenden. Streich ihn weg, hau ihn in dein Killfile. Hoffentlich bietet dein Mailprogramm sowas. Dann siehst du das gar nicht mehr, wenn es jetzt um Mailinglisten geht. Und dann ist gut. Andere Strategien existieren einfach nicht. Teilweise habe ich versucht, diese Strategie auch auf Konflikte innerhalb des Landesverbandes anzuwenden. Das ist ein bisschen fehlgeschlagen. Also Konflikte zwischen real existierenden Personen, die auch auf realen Treffen ausgetragen werden, kann man auf diese Art nicht lösen. Da muss man tatsächlich Konflikte lösen. Aber wenn es nur darum geht, jemanden als Troll auszuschalten, dann gib ihm keine Plattform, beachte ihn nicht gut. Alles klar, vielen Dank, Marc Neis. Jetzt darf noch der Georg Dehn was sagen. Ja, für mich ist immer wichtig, dass man Trolle ernst nimmt und so, wie man die Leute kennenlernt, kann man sie natürlich auch ausschalten oder ignorieren, aber lieber einmal beantworten, auch wenn es peinlich ist oder man sich vielleicht lächerlich macht, weil er einen nur herausfordern wollte. Das ist dann, das macht mir gar nichts aus, aber das ist besser als jemanden als Troll zu bezeichnen, der vielleicht wirklich ein ernsthaftes Anliegen hat. Das ist eine Sache, die man auch lernen muss und die man herausspüren kann mit der Zeit. Für mich eher interessant als Tim oder so. Er hat immer den richtigen Wortwahl oder den richtigen Wortschatz parat. Okay, alles klar. Vielen Dank, Georg Dehn. Jetzt möchte ich noch abschließend sagen, was Tranquilo, der Fragensteller, zu euren Antworten sagt. Und zwar sagt er, danke für eure Antworten, aber ich glaube, ihr habt alle noch nicht ernsthaft realisiert, dass ihr hier für den Bundestag kandidiert mit potenziell 82 Millionen Trollen. Legt euch wirksamere Mittel zu, als anrufen oder Mimik zu studieren. Gut, ja, bitte, Matthias Jung. Ich habe darauf mal zurückgechattet. Wir haben eigentlich ein anderes Menschenbild bei den Piraten, dass eben nicht alle Trolle sind. Und deswegen stimmt die Zahl 82 Millionen nicht ganz. Und ich bleibe auch bei meinem positiven Menschenbild, auch wenn es in letzter Zeit etwas angenagt wird. Okay, alles klar. Vielen Dank für die Meldung, Matthias Jung. Jetzt ist es 2 Minuten vor 23 Uhr. Ich werde jetzt gleich ins Bett gehen. Ich bedanke mich bei allen Kandidaten, die dabei hier mitgemacht haben und sich den Fragen gestellt haben. Ich bedanke mich bei allen Fragestellern. Die ganze Sitzung, die wurde aufgenommen. Das kann man danach sich irgendwo herunterladen. Wo das genau geht, da wird Rilo Kylie garantiert eine E-Mail über die Mailinglisten schicken. Ansonsten bedanke ich mich bei allen. Vielen Dank. Danke fürs Moderieren. Ja, gute Nacht. Auch. Ja, danke. Gute Nacht. Träum was Schönes und ja, wir sehen uns früh genug. Danke und ciao.